Wer redet, ist nicht tot. Ich rede mal wieder mit... Du wartest jetzt auf immer noch Abgeordnete. Ich rede mal wieder mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Holgi. Christopher ist immer noch Abgeordneter der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Ja. Wie geht's denn so? Och, ganz gut. Alles. Danke für das Gespräch. Danke für die Frage, Herr Klein. Es ist mir immer eine Freude, mit Ihnen zu reden. Och, wie geht's? Muss halt. Du sagtest, als ich vorhin im Vorgespräch. Im Vorgespräch. Ist ja wie eine Schalte hier. Der feine Journalist. Der feine Journalist hat ein Vorgespräch. Ich habe ein Vorgespräch. Ich wollte mir der Welt demonstrieren. Ja. Ich bin auch in der Lage, ein bisschen so zu tun, als wäre ich ein Journalist. Ne? Involviert. Wissen Sie, was das heißt? Involviert. Das gab wirklich mal so eine Serie. Wie hieß die denn? Weiß ich nicht. Spielte in Wien in diesem sozialen Brennpunkt, dessen Namen ich immer vergesse. Ja, Rotes Wien. Nee. Weiß ich nicht. Ah. Und da gab es eine Szene an der Frittenbude, wo einer die ganze Zeit schon mal gut. Leute davon überzeugt hat, dass er involviert sei. Meine Lieblingsszene, die ich ja mittlerweile auswendig kann, ist ja hier, obwohl ich Kir Royal nie gesehen habe, aber diese Szene mit Mario Adorf. Ja, nu. Baby. Ich bin dir über. Merkst du nicht? Ich bin dir über. Das ist so geil. Ich mache ihn Kleber. Ich klebe dich zu. Ja, ich erhebe ja Anspruch auf den Ausdruck Hafenloher Ökonomie. Ja, das hast du, genau. Ich habe das mal auf Twitter getwittert, dieses Dings-Video. Und dann hast du das direkt. Ach, tatsächlich. Das muss sich jeder eigentlich mal anschauen. Also einfach mal eingeben, irgendwie Kir Royal, Mario Adorf. Ich mach dich fertig. Ich stelle jeden Tag einen Koffer hin. Das ist wieder. Ich schick dir Cash im Koffer. Ich stopfe dir vorne und hinten rein. Und irgendwann, da bist du so mürbe und so fertig. Und dann nimmst du das Geld. Und dann hab ich dich. Bist du mein Knecht? Das ist, du solltest diese ganze Folge Kir Royal dir anschauen. Ja, wenn das ist die erste. Ist das sogar die erste? Habe ich bei der Wikipedia nachgelesen, ist sogar die erste. Geil. Ja. Nee, ich habe. Weil er rennt halt die ganze Zeit rum und gibt 500 Mark Trinkgeld jedem mit den Worten, da du Knecht. Das ist echt sehr geil. Ja, das würde heute Josef Ackermann gar nicht machen. Obwohl er es könnte. Stimmt. Locker. Also eigentlich 13, du kannst für alles 1000 Mark ausgeben. Genau. Oder 100 oder 10.000. Ich verstehe auch gar nicht irgendwie, ich meine, der ist doch jetzt in Rente oder wie man das nennt, was der jetzt mal. Weiß ich nicht, der wird wahrscheinlich 50 Jahre Urlaub machen. Ich Multimillionär, ich würde ja austicken schon und mich benehmen, wie ich Bock habe, wenn ich so viel Kohle hätte. Ja, ich glaube einfach, dass das körperlich so anstrengend ist. Der ist ja auch irgendwie mehrmals die Woche dann immer nach New York geflogen und so. Dass das tatsächlich körperlich so anstrengend ist, dass man sich wahrscheinlich erstmal in ein Sanatorium in der Schweiz begibt und da erstmal sich ein oder zwei Jahre lang auf Vordermann bringen lässt. Kann sein. Und dann gibt es dann irgendwann so schöne Artikel wie heute bei Spiegel Online. Gerhard Schröder, bestens erholt, braun gebrannt, hat einen Cluburlaub auf der Insel Kos gemacht. Ja. Oder heißt was für einem Club? Habe ich auch direkt rumgeholt. So, wo fährt er hin? Ja. Aber habe ich nicht gefunden auf die Schnelle. Auf Kos gibt es einen Robinson-Club, vermutlich so. Aber Gerhard Schröder fährt in den Robinson-Club. Naja, wenn, also stand beim Spiegel. Mit Cash in der Tasche. Ich habe den ganzen Robinson-Club für mich gemietet. Mit Cash. Ja, und eine Angestellte des Robinson-Clubs hat dann einem Wiesbadener Stadtmagazin noch ein Interview gegeben und gesagt, der wäre total nett gewesen, der Herr Schröder. Ja, was auch sonst. Ich meine, ist ja noch immer Gerhard Schröder. Ich meine, als ob der da die Mitarbeiterin vom Robinson-Club beschimpfen würde. So, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier. Ja, genau. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen jetzt mal anfangen, zumindest den Eindruck zu erwecken, es würde hier irgendwie auch politische Politik und Talkshow und Themen und so. Ich habe ja lieber Parteifreund Lauer. Ja, ja? Genosse. Ich habe ja Genosse Klein. Ich habe ja eine Einladung zum Landesparteitag gekriegt. Geh hin. Ja, okay. Ja. Und dann? Und dann da gibt es eine Vorstandswahl. Ja. Wir wählen einen neuen Landesvorstand. Wen soll ich da wählen? Sag doch mal. Ja, also. Also ich sag einfach, was ich wählen werde. Ich glaube schon, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich halt Gerhard Anger wählen werde zum Landesvorsitzenden. Und wenn Katja Date nochmal kandidieren sollte, was ich glaube, was sie tut, werde ich auch sie nochmal wählen, weil ich davon überzeugt bin, dass beide sehr gute Arbeit im Landesvorstand leisten können. Und Gerhard, und das habe ich ihm auch schon persönlich gesagt und auch in einem anderen Podcast, den sehe ich da tatsächlich auch in der Pflicht. Nämlich einfach aus dem Grund, dass er die Situation, die wir jetzt im Landesverband haben, durch seinen, sag ich mal, seine spontane Nicht-Kandidatur auf dem letzten Landesparteitag im Februar, die Situation hat er also dadurch ein bisschen mit verursacht und deswegen ist es gut, wenn er dann da auch mal einfach wieder zur Strafe jetzt wieder Vorsitzender wird. Zur Strafe wieder Vorsitzender wird. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Was passiert denn eigentlich aus dem Landesparteitag? Ich war noch nie auf sowas. Ist das, ja. Wie läuft das ab? Also am Anfang reiben wir uns alle mit Honig ein. Nussig. Also was passiert da so? Das ist ja ein Parteitag, auf dem wir den Landesvorstand wählen und noch Programmanträge beschließen und möglicherweise Satzungsänderungen. Und wie läuft das so ab? Man geht dahin, man wird akkreditiert, also die Mitgliederverwaltung weiß dann, dass man seinen Mitgliedsbeitrag hat, bezahlt hat, weil das Stimmrecht in einer Partei kann man eben an die Zahlung eines Mitgliedsbeitrages koppeln und das tun wir auch. Das ist, wie gesagt, nach Parteiengesetz möglich und das heißt, du musst dann einen Beitrag bezahlt haben von, ich glaube, 42 Euro im Jahr oder so oder 48 oder schlag mich tot. Ist ja egal, ich spende ja jeden Monat 250 Euro an die Partei. Ja, habe ich neulich auch in der Zeitung gelesen. Ja, das vom Ding, das stand da wie so ein Vorwurf. Echt? Ja, also ich fand das ganz interessant, aber vielleicht können wir uns da nachher grundsätzlich nochmal auch drüber unterhalten. Über das Thema Neutralisierung. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich in Island Urlaub gemacht habe. Dann stellen sich die Kandidaten vor, halten so eine kurze Rede, warum man sie wählen sollte. Dann gibt es immer eine Befragung und dann wird gewählt. Mhm. So, meistens mit einem Approval-Verfahren. Was ist das? Das ist Wahl durch Zustimmung. Das heißt, du hast so viele Stimmen, wie es Kandidaten gibt, kannst die nicht kumulieren, aber wenn es jetzt drei Kandidaten gibt, kannst du alle drei ankreuzen. Mhm. Halte ich aber eher für ein Scheißwahlverfahren, weil es hat natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und es verhindert solche Situationen, wo man zum Beispiel zwei aussichtsreiche Kandidaten hat, ja, die man zum Beispiel gleich qualifiziert hält. Mhm. Und dann nehmen die sich aber gegenseitig die Stimmen weg und dann wird es halt ein Dritter oder so. Ja. Ach so, okay. Solche Situationen werden da verhindert. Man befördert aber so Situationen, wo halt Leute gewählt werden, wo alle so sagen, ja, okay, kann man mal wählen. Und was man halt damit verhindert, und das finde ich ja bei einer Wahl ganz wichtig, ist die bewusste Entscheidung des Wählers, sich für eine Variante zu entscheiden. Ja? Mhm. Also so ganz bewusst zu sagen, ja, ich habe auf dem Parteitag Gerhard Anger gewählt und jetzt bin ich auch quasi in der Verantwortung, weil ich habe das ja selbst mit verursacht. Mhm. In dem Moment, in dem man so Approval macht, wird es so... Es ist halt demokratisch. So diffus, ja. Ja, keiner kriegt, was er will und alle waren schuld. Ja, genau, aber es ist so, ja, konnte ja keiner wissen und so. Mhm. Und wird immer viel diskutiert über diese Wahlverfahren. Wie gesagt, ich bin kein Freund des Approval-Votings, aber wird wahrscheinlich wieder stattfinden. Genau. Und das wegen, ist dann, wegen Geschwindigkeit oder wieso? Ja, man sagt immer Geschwindigkeit und so, wobei vielleicht halte ich ja mal auf diesem Parteitag eine Brandrede gegen Approval-Voting. Mal sehen. Darf da jeder eine Rede halten, der will? Nö, es ist halt so, es werden dann immer die Tagesordnungspunkte. Am Anfang der Sitzung wird eine Tagesordnung verabschiedet. Und dann werden halt Tagesordnungspunkte aufgerufen und wenn man dann in einem Tagesordnungspunkt ist, wird vom Versammlungsleiter, das ist also so ein Amt, also ein Parteitagsamt, da wählt man am Anfang Versammlungsleiter und kann dann die Versammlung so, ja, der moderiert es dann im Grunde genommen. Und dann kann man halt reden zu Anträgen, zu Besprechungspunkten. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, quasi Geschäftsordnungsanträge zu stellen, dass dann die Redezeit begrenzt wird oder dass die Rednerliste geschlossen wird oder sonst irgendwas. Ja. Und das heißt, der Versammlungsleiter steuert so ein bisschen die Versammlung. Die Versammlung hat aber auch die Möglichkeit, selber sich selbst zu steuern über diese Geschäftsordnungsanträge. Wie machst du das, wenn du jetzt deine Rede halten willst? Musst du das vorher irgendwie ankündigen? Das wäre halt zum Beispiel dann so, dass wenn wir jetzt so einen Tagesordnungspunkt hätten, Wahl zum Landesvorstand oder so, dann könnte ich halt vorher einen Antrag stellen, wo ich jetzt sage, ich beantrage, weil wir haben ja eine Wahl- und Geschäftsordnung und in der Wahl- und Geschäftsordnung steht halt drin, dass nach Approval gewählt wird. Mhm. Ja. Und dann müsste ich halt einen Antrag zur Änderung der Wahl- und Geschäftsordnung irgendwie stellen. Stellst du den vor Ort? Den kann ich vor Ort stellen. Günstigerweise stelle ich den natürlich schon vorher, damit die Leute auch wissen und man sich dann da irgendwie Diskussionen spart. So. Also wäre ich durchaus in der Lage, den Parteitag ad nauseam zu verlängern, indem ich ständig irgendwelche dämlichen Anträge stelle oder sowas. Ja, das aber so der Versammlungsleiter bzw. die Versammlungsleiterin hat halt auch Hausrecht und du kannst Hausverbot kriegen. Also wenn es reicht, dann auch, kriegst du auch auf die Finger. Okay, ja, ja, verstehe. Ja. Also, gut. Klar, es gibt die theoretische Möglichkeit, den Parteitag zu trollen, aber das ist sowieso, ich meine, der Parteitag ist halt das höchste Organ des Landesverbandes Berlin. Mhm. Ja? Das heißt, der kann eh alles beschließen. Ja? Kann der dich eigentlich auch steuern in deiner Entscheidungsgewalt? Nein, ich bin als Abgeordneter bin ich nicht Weisungsempfänger. Also es steht ja in der Landesverfassung drin, nach bestem Wissen und Gewissen und bla und pups und es gibt halt kein imperatives Mandat, wobei wir natürlich durch Liquid Feedback eine normative Kraft des Faktischen produzieren. Ne? Also das heißt, wenn ich eine Partei habe, die per Liquid Feedback beschließt, man möge, Steuer-CDs ankaufen und ich dann aber sage, nein, das machen wir nicht, dann bin ich natürlich unter Rechtsrechtfertigungsdruck. Du kannst dann hoffen, dass bis zur nächsten Wahl die Meinung der Partei ändert oder sie es vergessen haben. Wie lange dauert so ein Parteitag in der Regel? Zwei Tage. Zwei Tage? Ja. War das nicht nur ein Tag, der da in der Mail stand? Oh Gott. Och, nee, da stand halt eine Tagesordnung. Ach so. Und man tritt halt am ersten Tag in die Tagesordnung ein. Zwei Tage, Himmel. Ja. Samstag und Sonntag. Ja. Leben ist kein Zuckerschlecke, ne? Ja, gut, Samstag und Sonntag ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Also wann ist das? Wann war das? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Nachher muss ich mich wieder vor die rechtfertigen, weil ich nicht hingegangen bin. Wie damals in Neumünster. Neumünster. Ja. Ja. Ich so komische Nachrichten immer kriege. So. Ja, Patriotismusaufrufe. Genau, fürs Vaterland. Fürs Vaterland. Da so kennt man mich ja. So kennt man den Herrn Bauer. Das hatte mich aber dann doch echt verunsichert. Ich dachte so, ey, ich kann jetzt da nicht, ich habe doch keine Zeit. Und dann kommen so Nachrichten. Du musst fürs Vaterland. Das habe ich nicht geschrieben. Doch, das hast du geschrieben. Ja, du hast fürs Vaterland. Ich habe das gerade als Spaß gemacht. Hast du fürs Vaterland geschrieben? Ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Doch, du hast fürs Vaterland geschrieben. Oh Gott. Da war ich im ersten Moment, habe ich gedacht, huch. Und dann gedacht, okay, der trollt dich gerade. Darf man noch nicht mal in Direct Messages rumhitlern. Das ist ja echt. Was ich mich die ganze Zeit, wo wir dann schon beim Vorstand und so sind, frage, ist, was macht eigentlich ein Beisitzer? Das ist eine gute Frage. Danke. Das ist eine gute Frage. Danke. Gute danke, Frage, nächste Dank. Frage. Also, was macht eigentlich ein Beisitzer? Das regelt die Geschäftsordnung. Nee, also... Ich habe mir die Frage sogar aufgeschrieben. Guck hier, was macht Beisitzer? Was macht ein Beisitzer? Vielleicht das echt... Ja, oh Gott, jetzt kriegen wir bestimmt ganz viele erboste E-Mails darüber, dass Christopher Lauer nicht nur das Wort rumhitlern in einem Podcast benutzt, sondern auch möglicherweise Behinderte verarscht. Du machst ja, also echt, kommt jetzt Behindertenverhöhnung? Behindertenverhöhnung. Da hat ja Weiland schon Walter Mörs hat ja Weiland schon zur Behindertenverhöhnung aufgerufen. Aufruf zur Behindertenverhöhnung werden sie zu 2000 Jahren Zuchthaus verurteilt. Schreckhaft. Nee, also die... Könntest du mal bitte aufhören, dir die Herzgegend zu halten? Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Naja, ist vollkommen zu Recht. Aber wenn ich hier live beim Podcasten sterbe, ist das ja auch voll. Stimmt, dann hört nie wieder jemand was anderes als Bremen. Genau, der berühmte Podcast, wo der Lauer live beim Podcasten einen Herzinfarkt hatte und danach gestorben ist. Das ist doch der der Holgi, der hat ihn doch umgebracht. Das war doch sein Alibi. Tode gesendet. Der hat ihm eine Knarre vorgehalten. Dann musste der Lauer sich so ein Gift spritzen, was von so südamerikanischen Fröchen und so wie bei Michael Clayton. Der Beisitzer. Der Beisitzer. Mit Cash. Nein, also die Beisitzer machen Hilfe. Die helfen halt so. Ja. Ich weiß auch gar nicht, das ist halt wieder so dieser Piratenpartei-Cargo-Kult. Ich weiß gar nicht, was ein Beisitzer in einer anderen Partei macht. In anderen Parteien hast du ja auch die Möglichkeit, Vorstandsmitglieder zu kooptieren. Und ich glaube, die kooptierten Mitglieder heißen Beisitzer. Kooptieren heißt, wenn das Gremium selber nochmal Leute in dieses Gremium hineinwählt. Ja? Also so macht das zum Beispiel die CDU und so stellen die auch sicher. Was die sagen, okay, wir sind der Vorstand, wir sind zu dritt, aber wir brauchen ein paar mehr Leute, um die Arbeit zu machen, also holen wir uns jetzt noch drei. Genau, so und so macht das zum Beispiel die CDU, die macht davon sehr stark Gebrauch. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Parteien ist, aber so kannst du natürlich, wenn du eher hierarchisch und monolithisch organisiert bist, kannst du natürlich so eine gewisse Kontinuität sicherstellen, weil du halt immer so deine Buddies dann auch in so einen Vorstand mit reinwählst. Das haben wir nicht. Unser Vorstand wird komplett gewählt und es ist tatsächlich so, dass diese Beisitzer keine besondere Aufgabe haben und das dann halt in der Geschäftsordnung dann irgendwie so festgelegt wird, wer sich um was kümmert. Und ich war ja halt auch Beisitzer im Bundesvorstand und hatte dann die Aufgabe des politischen Geschäftsführers. Also auf der Bundesebene hat man das dann wieder geändert und hat dann aus den Beisitzern wieder einzelne Ämter gemacht, auf die man sich bewerben muss. Das hat dann halt auch den Vorteil, dass dann die Leute auch wissen, ne? Also wenn sich irgendwie 5 Leute für einen Beisitzer bewerben und gewählt werden und dann alle sagen, ich möchte mich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern, hat man halt dann niemanden, der sich um die IT und so kümmert. Mhm. Ne? Das heißt, laberababer, ja, das ist alles eher so aus der, ja, so gewachsen. Was macht eigentlich ein politischer Geschäftsführer? Ja, der politische Geschäftsführer macht das, was in anderen Parteien der Generalsekretär macht, aber das auch nicht richtig. Da muss ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, ich habe wie kein anderer in meiner Amtsführung als politischer Geschäftsführer, ich bin heute echt gut drauf, definiert, was es heißt, politischer Geschäftsführer zu sein. Und das ist tatsächlich eher so die Aufgabe eines Gen-6 bei anderen Parteien. Und warum haben wir dann keinen Generalsekretär, sondern einen politischen Geschäftsführer? Doch, wir haben ja auch den Generalsekretär. Das ist ja das ist ja der Obercargo-Kult. Ach, du also, es ist so. In Deutschland haben die CDU, die SPD und die FDP den. Ja, ich finde halt, man hätte es halt richtig machen sollen, so wie bei TIE Fighter. Da gibt es ja dann auch so Mitglied im dritten Zirkel des Geheimbunds des Imperators. Weißt du, das sind Amtsbezeichnungen. Stimmt. Ja, so, bla. Kann man ja eigentlich, das hindert einen auch niemand daran zu sagen, das ist der Imperator der Piratenpartei. Das hindert niemand. Nee. Nö, du kannst sagen, du kannst halt. Wollen wir eine Ini machen? Wir machen eine Ini beim Liquid Feedback, genau. Imperator. Du schreibst dann halt einfach in die Satzung, hier Vorstand. Der Vorstand besteht aus dem Imperator und seinen Gefolgsmännern irgendwie, ja. Und Bütteln. Und der Imperator und seine Büttel. seine Fasskäse und, der Imperator, genau, und dann sag mal einfach, der Imperator ist Vorsitzender im Sinne des Parteiengesetzes. Ah, ja. Und dann hast du es geklärt. Das ist doch geil. Ja, ist voll geil. Wenn man den Scheißladen schon trollt, dann doch richtig. Wir könnten den Vorsitzenden auch Ronald McDonald nennen oder so, ja. Also es geht halt alles. Obwohl, dann gibt es wahrscheinlich Ärger mit McDonald's. Ach komm, ey, McDonald's. Das regeln wir mit Geld. Im Koffer. Genau, sonst machen wir ein paar Verordnungen, dann können die zumachen. Ich kauf dir eine Villa. Und stell dir ein Ferrari davor. Und deine Weib schicke ich jeden Tag um 5 Kalender. Nee, und die, mit der Namensnennung ist man da so. Und die Piratenpartei hat tatsächlich so Cargo-Kult-mäßig, das habe ich ja auch schon mal in einem Podcast, glaube ich, gesagt, eben zwei Dings, ne? Also den politischen Geschäftsführer und den Generalsekretär. Der Generalsekretär kümmert sich bei uns vor allen Dingen um die Verwaltung und dass die IT und so funktioniert. Mhm. Der politische Geschäftsführer macht halt mehr so das Mediengebimsel und mal ab und zu ein bisschen Holzen und Liquid Feedback und Meinungsbildung und Vorbereitung des Parteitages und so. Und ja, das ist so die Aufgabenverteilung. Mhm. Und Beisitzer ist halt so, ja, das ist Vorstand, auch, das ist auch ein Posten, dass du ruhig bist. Vorstand ohne besondere Aufgaben. Ach so. Ja, aber es ist halt, ich meine, es ist ja eh immer genug Arbeit da in der Piratenpartei, unabhängig davon, ob du jetzt im Vorstand bist oder Mitglied, wobei ich jetzt die Vorstandsarbeit nicht relativieren möchte, sondern einfach nur damit sagen will, wenn du in so einem Vorstand bist und auch als Beisitzer gewählt bist, hast du eigentlich immer genug Projekte, die du dir suchen kannst, um dann Dinge zu tun. Die will kaum jemand machen, die Arbeit, ne? Was? Tritt kaum jemand zur Vorstandswahl an? Ja, in Berlin ist es halt einfach ein undankbarer Job. Ich meine, man muss sich das mal vor Augen führen. Wir haben 3.500 Mitglieder. Mhm. Ja. Lass es mal, wenn selbst die Hälfte davon irgendwie Karteileichen sind, ja, dann haben wir noch immer 1.750 Mitglieder. Ja. Lass davon irgendwie 10% aktiv sein, dann hast du so 175 ja. bis 200 Leute im Landesverband, die halt aktiv sind. Wir haben ja alleine an die 60 Mandatsträger und Mandatsträgerinnen. Ja? Und dann musst du halt so einen Laden irgendwie bespaßen. Mhm. Ich meine, der Gerhard Anger hat das 2011 halt auch unter großem persönlichen Einsatz gemacht. Ist da, hat seine Stelle zum Beispiel also gekürzt, ja, also hat weniger gearbeitet. Das bedeutete für ihn dann auch ganz klar, neben dem ganzen Stress und so, auch eine finanzielle Einbuße. Ne? Zahlen kann die Partei immer noch nicht, ne? Zahlen kann die Partei, ja, wobei der Berliner Landesverband jetzt genug Geld hätte, um dafür für mal jetzt irgendwie eine Geschäftsstellenkraft irgendwie einzustellen oder so. Ne? Das ist auch mit Sicherheit Aufgabe des nächsten Landesvorstands, das dann auch einfach mal zu tun. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie irgendwelche Vorstände zu alimentieren oder so, wobei man darüber auch noch reden kann, so nach dem Motto, naja, aber in dem Moment, in dem man quasi noch einen Job irgendwie braucht oder Geld, um das zu machen, schließt man ja die Leute aus, die eben keinen Job haben oder kein Geld. Ne? Ist immer so eine zweischneidige Sache. Ja, das ist viel Arbeit und es ist ein sehr undankbarer Job. Ja? Hm. Also ich meine, das muss man nochmal ganz klar sagen. Warum sollte man ihn denn dann überhaupt machen? Ja, ist das das Sprungbrett auf den sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl? Nee, das mit Sicherheit also, nicht. Wenn du, nee, klar, du hast natürlich sicherlich einen hohen Eigenantrieb, ja. Politik zu machen, aber vielleicht... Nee, also ich sag mal so, die Benefits sind da... gibt kein Cash. Und, aber das muss man tatsächlich aus Idealismus machen und weil man das will, weil man sagt, ich bin davon überzeugt, dass ich das besser mache und dass das für diese Partei und für diese ganze Gesellschaft insgesamt toller ist, wenn ich das jetzt mache, als wenn ich es nicht mache. Das ist tatsächlich so. Anders funktioniert es nicht, weil es ist ein Scheißjob und es ist unangenehm. Und ich habe ja oft genug auch mit Gerhard irgendwie geredet und man fragt sich dann auch echt manchmal so, oh Gott, in was für einem Verein bin ich denn jetzt hier gelandet? So. Und das geht schon an die Substanz. Und warum macht man das? Naja, gut, also ich meine, Gerhard Anger und Katja Date sind auch, würde ich sagen, ja, also fast, ja, nicht auch, sondern sind meiner Meinung nach schon auch monokausal dafür verantwortlich, dass halt im Berliner Wahlkampf halt Dinge richtig gelaufen sind, dass die sich dann irgendwann dafür entschieden haben, okay, wir bestellen jetzt diese Plakate, ja, dass die Sachen so gemacht haben, wie sie gemacht haben, so. Und da kann man halt schon sagen, okay, gut, da hast du dann halt vielleicht, da hast du dann halt so den Platz im Geschichtsbuch, ne? So, und ob, weiß ich nicht, Gerhard oder Katja mal irgendwann für den Deutschen Bundestag oder für das Abgeordnetenhaus von Berlin kandidieren wollen oder whatever, ich weiß es ja nicht. So, aber die Motivation muss schon aus einem selbst irgendwie herauskommen. Also beide sind jetzt auch, sag ich mal, was so ihre Arbeit und so angeht, die sind ja safe. Also die müssten sich nicht damit beschäftigen, die könnten sich auch damit beschäftigen, weiß ich nicht, in welcher Farbe sie irgendwie ihre Wohnung streichen oder so. Ne? Aber so. Wie ist denn das in den anderen Parteien? Werden die Vorstände aber bezahlt? Ne? Das ist doch ein richtiger Job, oder? Kommt drauf an. Also ich glaube, Sigmar Gabriel bekommt 70.000 Euro im Jahr als Gehalt. Das ist ja schon mal ordentlich. Also, hätte ich auch gerne. So. Ja, was heißt, aber sorry, irgendwie SPD-Vorsitzender zu sein, ist halt auch ein Scheißjob. Stimmt. Sorry, also da habe ich jetzt aber auch, da würde ich eher die Frage stellen, wie, der kriegt nur 70.000. Ja? Das ist halt schon ein hartes Brot. Ich weiß nicht, was die CDU zahlt. Ich weiß, dass die Berliner Grünen bis 2008, glaube ich, gebraucht haben, bis sie hier ihren Landesvorstand irgendwie bezahlen. Und die kriegen dann halt auch nur so, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro. So ein Taz-Honorar. So. Ja, so ein Popel-Honorar. Das ist schon krass. Dann bist du ja wirklich nur in der Lage, diesen Job zu machen, wenn du entweder, du musst halt finanziell abgesichert sein. Ne? Genau. Privatier, genau. Rentier. Harzer kannst du nicht sein, das hat Ponada ja gezeigt, dass das im Zweifelsfall nach hinten losgeht. Ja, also. Wir sagen aber trotzdem auch Arbeitslosengeld 2 Empfänger. Ne? Ja, warum? Ja, weiß ich nicht, weil wir es gerade, vielleicht übertreiben wir es gerade so ein bisschen, also so mit ALG 2 Empfänger. Womit wir übertreiben es mit ALG 2 Empfängern? Nein, mit unserer politischen Inkorrektheit. Wieso? Ist Harzer, ist das, sagen Harzer zu sich selbst nicht auch Harzer? Weiß ich nicht. Ich bin ja kein Arbeitslosengeld-2-Empfänger. Ah, stimmt. Vielleicht sollte man den Harzern überlassen, sich selbst zu benennen. Genau. Genau. Wie wir es uns überlassen, unseren Bundesvorstand Imperator zu nennen, genau. Sollten auch Arbeitslosengeld-2-Empfänger. Ja, aber du hast ja im Grunde überhaupt keine Chance, als Arbeitslosengeld-2-Empfänger irgendwie was zu reißen in der Partei, weil spätestens, wenn es rauskommt, ruft Franz Alt beim Schlömer an. Nee, nicht Franz Alt, wie heißt er? Heinz Alt. Der Alt halt. Vom Arbeitsamt, der Alte. Der ruft dann spätestens, ruft er dann so Heft raus, Klassenarbeit. Genau. Ja. Aber das ist ja, das hat ja nochmal schön veranschaulicht, dass du als Arbeitslosengeld-2-Empfänger ja in dieser Gesellschaft tatsächlich überhaupt keine Möglichkeit hast, irgendwas zu tun. Ja, und jetzt schleichen sie noch die Prozesskostenhilfe zusammen. Ja, auch warum auch? Die klagen halt viel zu viel. Ja, die haben viel zu viel Zeit zu klagen. Das ist genauso, dass jeder Vermieter weiß, an Lehrer und Anwälte darfst du nicht vermieten. Die haben nämlich zu viel Zeit und die mindern dann die ganze Zeit. Und bei den Arbeitslosen jetzt, Empfängern, ist das genauso. Das ist genauso. Die wollen ja nicht arbeiten. Nee, die faulen Hunde. Genau. Also, muss das man sich mal vorstellen, so ein Abgeordneter, der aus Steuergeldern bezahlt wird, und dann einfach so ein politischer Geschäftsführer einer Partei, der auch von Steuergeldern bezahlt wird. Das kann nicht sein. Wait for it. Nee, also das ist aber tatsächlich ein Problem. Ne? Also das ist ein echtes Problem. Also dass du als Arbeitslosengeld-2-Empfänger eben nicht dich politisch engagieren kannst. Ja, das ist komplett asozial. Also du hast ja jedenfalls neulich nicht in der Form politisch engagieren. Du hast auch neulich nochmal irgendwie getwittert, dieses Arbeitslosigkeit wird mittlerweile so wahrgenommen, dass selbstverschuldet. Und ich weiß nicht, ob du das aus dem Lexikon der Politik hast oder nein. So, weil da steht es nämlich genauso drin. Das ist total geil. Es gibt so ein Lexikon der Politik, heißt das, glaube ich. Wenn ich zu Hause stehen, wollte ich eigentlich vorlesen. Aber ich glaube, ich habe das noch auf dem alten Blog. Das ist witzigerweise stehen. Ist das so. Also ich erinnere mich an Zeiten, also als ich Kind war, da war Arbeitslosigkeit ein ganz fürchterliches Schicksal, das von außen auf die Menschen über die Menschen hereingebrochen ist. Ja. Damals war es natürlich noch wesentlich komfortabler, arbeitslos zu sein, weil du Arbeitslosenhilfe und so hattest. Aber damals war das ein Schicksalsschlag. Und heute ist es eben kein Schicksalsschlag, sondern heute ist es deine Schuld. Ja, vor allen Dingen, es war ja nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern es war ja auch empfundene Aufgabe der Politik, da was dran zu ändern. Ja. Und das hat sich ja verändert. Und ich muss mal kurz, ich habe nämlich... Obwohl die Politik es ja fördern und fordern nennt. Also so haben sie es ja damals bezeichnet, als sie Hartz IV eingeführt haben, für sagen, Arbeitslosengeld II, Sozialgesetzbuch, bla. Ja, ja, nur klar, ja, klar sagen die nicht an der Stelle, scheiße, wir machen das jetzt hier, weil wir keinen Bock mehr haben, die Arbeitslosenhilfe zu zahlen. Nee, das ist... Ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich das Zitat. Genau. Wird Arbeitslosigkeit hingegen als eine kaum zu vermeidbare Gleichgewichtsstörung angesehen oder als ein Missstand gewertet, der nicht der Politik angelastet wird, sondern hauptsächlich den Arbeitslosen, wächst die Chance für die Politik, sich auf die sozialpolitische Verantwortung von Arbeit, auf die sozialpolitische Verwaltung von Arbeitslosigkeit zu beschränken und dennoch Wahlen zu bestehen. So. Ja, und das war und das steht, wie gesagt, im Lexikon der Politik, heißt das. Moment. Genau, kleines Lexikon der Politik von C.H. Beck, München. Und unter dem Ding Arbeitslosigkeit. Und das ist halt echt clever, weil Gerhard Schröder war tatsächlich der letzte Bundeskanzler, der damit geworben hat in seinem Wahlkampf 1998, die Arbeitslosigkeit zu sinken. Zu halbieren. Daran sollt ihr mich messen. Genau. So. Und er hat es halt nicht hingekriegt und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, boah, ey, kackt die Wand an. Machen wir das mal irgendwie anders. Und das ist halt echt so, diese komplett hier Ayn Rand'sche neoliberale Ideologie, alles Schlechte dieser Erde kommt von den dummen Menschen und die wollen ja eh alle nicht arbeiten. Kommt vom Individuum. So. Nö, das war nicht bei Rand. Rand hat das doch hochgehalten. Die hat doch gesagt, so der Genius, das Individuum, die Reichen, die Künstler, die Wissenschaftler und der ganze Pöbel da unten, der bremst die alle nur. Also so habe ich Rand. Echt? Ich hab gerade erst angefangen. Aber ich kenne die auch nur aus Bioshock. Also ich habe gerade erst angefangen, die zu lesen. Also ja. Ich habe mir dieses Atlas Shrugged wieder auf Deutsch erschienen. Boah, ja, ich wollte es mir mal antun, ich habe es bisher noch nicht geschafft. Das wird wahrscheinlich auch Winter werden. Atlas Shrugged ist halt auch so ein Quatsch. Es gab in Berlin gab es ein geiles Theaterstück Kapitalista Baby. Mhm. Da hat der Kuttner Regie gemacht. Na geil. Dann war es gut. Da hat er Kuttner Regie gemacht und das war halt das Buch The Fountainhead von Ayn Rand. Mhm. Und das war auch einfach geil. Da geht es halt auch um so einen Architekten und der sprengt dann am Ende so Sozialwohnungen, weil sie nicht nach seinem Plan da irgendwie gebaut worden sind. Und dann steht er da und hält noch so einen 10-minütigen Monolog und du denkst so, ja, das war gut, dass der die Sozialwohnung gesprengt hat, der arme Mann. Und dann gehst du irgendwie aus diesem Stück raus und denkst dir so, Moment mal, wo wohnen also, die denn jetzt alle? Ja, genau, also es ist schon eine ziemlich menschenverachtende Ideologie und dieses Stück hat es ganz geil rausgestellt, weil es sich überhaupt nicht, also es kam überhaupt nicht irgendwie belehrend daher, ja, sondern hat halt diesen Voll-Assi halt als Protagonisten und Guten dargestellt und den Typen, dem es halt irgendwie darum ging, den zu bekämpfen, quasi so als das Arschloch. Und es war halt einfach gut gemacht. Ich bin mal drauf gespannt auf das Buch. Also ja. Liegt rum und gammelt. Ja, gab ja eine Verfilmung, die war ziemlich scheiße. Habe ich gehört. Hast du gehört? Ja, habe ich gehört, weil ich gucke mir sowas ja nicht an, aber es ist ziemlich gefloppt. Ja, wo waren wir denn? Weiß ich jetzt auch nicht. Wir waren beim Vorstand und dass der nicht bezahlt wird und dass du als Arbeitslosengeld-2-Empfänger kannst du nicht politisch aktiv sein. Darfst du auch nicht. Und das ist auch, das ist ja zu Recht. Das ist ja eigentlich das Problem. Das heißt, da müsste sich das Recht ändern. Ne? Ja, ja, ja. Wir sind dran. Ist das ein Bundesgesetz, in das man eingreift? Ja, ne? Sozialgesetzbuch ist Bundesgesetzgeber. Könnt ihr da überhaupt was machen? Ja, nur über eine Bundesratsinitiative. Also wir könnten halt einen Antrag stellen, wo dann sowas drinsteht wie das Abgeordnetenhaus wolle beschließen, der Senat Berlin soll sich im Bundesrat dafür einsetzen, das Sozialgesetzbuch dahingehend zu novellieren und dann bla, laberababa, was halt passieren soll. Gibt es dafür Mehrheiten? In Berlin mit der SPD. Ich meine, die SPD in Berlin hat ja auch nichts mehr mit Sozial oder sonst irgendwas zu tun. Die ist eine Arbeiterpartei, keine Arbeiterlosenpartei. Die ist auch keine Arbeiterpartei mehr. Die leben von irgend so einem Nimbus. Ja. Früher, also weil man noch so Willy Brandt irgendwie... Eine Zentralsteuerungshypothese. Aus der Zeit kommt der Nimbus. Die haben halt einmal Willy Brandt gehabt. Und die Leute vergessen halt, wie unglaublich unbeliebt Helmut Schmidt war, als es das Misstrauensvotum dagegen ihn gab, das Konstruktive, das dann durch Helmut Kohl gewonnen worden ist. Helmut Schmidt wird halt, ne, so durch die der richtige Talkshows Kanzler in der falschen Partei. Genau, also er wird halt so, ja, wird halt so durch die Talkshows gereicht, weil ansonsten wohl irgendwie so eine Autorität irgendwie fehlt. Und die SPD hat mit Sozial und so überhaupt nichts zu tun. Die sind einfach, die sind falsch. Also auch so, was die hier im Berliner Abgeordnetenhaus machen. Wir hatten jetzt wieder die Situation hier mit dem Untersuchungsausschuss. Flughafen? Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion hat vor der Sommerpause gesagt, hier, und dann setzen wir uns mal in der Sommerpause zusammen wegen dem Untersuchungsausschuss, dass wir möglichst mit allen Parteien so einen Antrag machen. Mhm. Ja. Dann gibt's im August, und dann einigt man sich darauf, sich im August zu treffen. Mhm. Und dann trifft man sich im August, gibt's auch eine Aufzeichnung von. Und dann sagt er, ja, die Opposition, die hätte ja nur getrödelt und er hätte ja Anfang der Ferien gesagt, man könne sich ja mal treffen und jetzt würde man sich erst nach 7 Wochen treffen. Dabei hat man das mit dem vereinbart. Ja, man hat sich vereinbart, mit dem in 7 Wochen zu treffen. Und dann sagt man, und dann sagt der da in dieser Sitzung, ja, aber wir treffen uns jetzt erst jetzt und diesen Fragenkatalog, den die Opposition hätte, der von uns schon irgendwie seit 2 Wochen oder 3 Wochen zu dem Zeitpunkt im Internet stand, den hätte man ja erst jetzt bekommen und lalala. Und dann sagt man, ja klar, kein Problem, dann sagt uns doch als Opposition bitte, wann seid ihr als Koalition denn jetzt bereit, was zu diesem Fragenkatalog zu sagen? Ja, das geht nicht, weil da haben wir noch Ferien, da können wir im Moment keinen Beschluss fassen. Ne? Also uns sagt man, ihr habt euch nicht bei uns gemeldet in den Ferien. Und der Typ war halt auch in diesen 7 Wochen, die er da bemängelt, war er auch mindestens 2 Wochen in Urlaub und mit Sicherheit nicht erreichbar. Sagt, wir hätten ja in den vergangenen 7 Wochen gerne mit euch gearbeitet, dann sagt man aber im selben Satz, nee, jetzt können wir nicht arbeiten, weil es sind ja noch Parlamentsferien. So. Ne? Das ist einfach so eine kognitive Dissonanz, das ist einfach so falsch und so bigott und das erlebt man hier jeden Tag. Mir ist auch nochmal klar geworden, ich muss viel öfter darüber schreiben, darüber sprechen und es nochmal auch klar machen und vor Augen führen. Mein persönliches Ziel ist es tatsächlich, die SPD in der nächsten Berlin-Wahl unter 20% zu drücken und langfristig muss das Ziel sein, dass sie irgendwie unter 5% läuft. Sonst lernen sie es nie. Ja, aber diese Partei braucht in diesem Zustand kein Mensch. Ich meine, bei mir rennst du da offene Türen ein. Also ich sage seit 10 Jahren, die CDU macht halt auch kompletten Quatsch. Da bin ich politisch nicht einer Meinung. Ja, aber die sind berechenbar in ihrem Wahn. Die halten sich auch an Absprachen und so. Ja. Und das sind halt Machtpolitiker. Das kann man halt auch scheiße finden, aber das ist wenigstens berechenbar. Und die SPD, die laufen halt amok. Und deren einzige Aufgabe auch der Fraktion hier im Berliner Abgeordnetenhaus ist es, die anderen Fraktionen bei der Arbeit zu behindern und halt mit so einem Scheiß aufzuhalten. Ne? Um Wovereit den Rücken frei zu halten? Ja, genau, um halt einfach dem Senat den Rücken frei zu halten. Und dann wird halt immer relativiert und immer irgendwie mit so einem... Wobei die Frage ist, wenn wir CDU regiert wären hier in Berlin, ob die Unionsfraktion das nicht genauso machen würde. Also das weiß ich nicht. Ja, die Union spielt ja dieses Spiel mit. Das muss man mal so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Union und einem Bürgermeister Frank Henkel in diesem Haus hier besser wäre. Ja. Also es ist halt für von außen betrachtet, ja, also als normaler Wähler, Bürger, ja, bla, ist die Union auf jeden Fall berechenbarer. Also da hast du nicht das Gefühl, dass du ständig verarscht wirst. Ja, und ich kann halt so für mich jetzt hier in diesem Haus sagen, dass ja auch die Union im Umgang im Parlament halt deutlich vertrauenswürdiger ist als alles, was ich bis jetzt bei der SPD erlebt habe. Mhm. Und wie gesagt, es geht halt nur darum, Kräfte zu binden. Kann das daran liegen, dass die SPD vor der Piratenpartei eher Angst hat als die Union? Nö, weiß ich nicht. Die SPD geht, glaube ich, mit jeder... Nee, die SPD geht auch mit der CDU so um. Die sind einfach schwer gestört, das muss man so sagen. Das kann man sich nicht... Es gibt in diesen... Es gibt in 1984, am Ende, wenn der Winston Smith da gefoltert wird, gibt es da von diesem O'Brien diesen Satz, wenn es irgendwie darum geht, wo er irgendwie so fragt, ja, aber warum machen sie denn diesen ganzen Diktaturscheiß und so? Und dann sagt er einfach, ja, weil wir es wollen, und weil wir es können. Es geht nicht darum, irgendwie sozialdemokratische Politik umzusetzen oder irgendetwas von dem zu machen, was da im Programm irgendwie steht, sondern es geht hier nur um Machterhalt. Von 60 Jahren Berlin hat halt die SPD 57 Jahre lang mitregiert, mhm. ja, so. Und das ist halt so ein Fürstentum, so ein Failed State. Und es ist nicht die Aufgabe der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, irgendetwas zu tun. Und ich meine, das kann man sich ja auch anschauen, wenn uns immer vorgeworfen wird, ja, was haben denn die Piraten jetzt in einem Jahr Abgeordnetenhaus gemacht und bla und pups und bla. Was hat denn die SPD in einem Jahr gemacht? Was hat diese Koalition in einem Jahr Abgeordnetenhaus gemacht? Ich weiß nicht. Gar nichts. Das Straßenausbaubeitragsgesetz wurde wieder abgeschafft. Das war das, was neulich in der Zeitung stand, dass jetzt 2 Jahre lang die Straßen nicht mehr erneuert werden oder so ähnlich. Nee, das liegt daran, dass einfach die Gelder dafür gekürzt worden sind. Ach so. Die Speicherfrist von Überwachungskameras bei der BVG wurde von 24 Stunden auf 48 Stunden verlängert. Mhm. Auch eine maßgebliche Entscheidung. Und ansonsten ist nichts passiert. Wir haben halt den Haushalt verabschiedet. Gut, aber ich meine, du musst ja wohl, wenn du hier schon seit 10 Jahren den Bürgermeister stellst, irgendwelche Sachen eigentlich in der Schublade haben, um zu sagen, okay, wir lassen auch neben den Haushaltsverhandlungen so. Und mhm. wo sind die wegweisenden Projekte hier? Dieses freie WLAN für Berlin, ja? Ist kein einziger Euro im Haushalt für budgetiert. Ja? Und vor allen Dingen ist das doch... Wir kriegen diese Gedächtnisbibliothek da für 270 Millionen Euro. Die soll halt irgendwie gebaut werden. Weiß natürlich auch keiner, wie man das jetzt finanzieren soll angesichts dieser Lage am BER. Ja? Was ist passiert? Was ist in einem Jahr Berlin, was ist in einem Jahr Koalition in Berlin passiert? Gar nichts. Nichts. So. Und ja, aber anscheinend reicht es dem Berliner, dass nichts passiert. Naja, was heißt anscheinend reicht es dem Berliner? Ich glaube. Obwohl, nee, wenn es ihm reichen würde, würde die Piratenpartei nicht im Abgeordnetenhaus sitzen. Ich glaube einfach, dass man sich nicht so sehr mit Politik auseinandersetzt oder auf dieser Ebene mit Politik auseinandersetzt, dass man das auf so eine Art und Weise beobachtet, dass man dann am Ende so sagen würde, okay, jetzt reicht es mir, aber jetzt wähle ich eine andere Partei. Mhm. Ne, weil man immer unterstellt, ja gut, wenn ich jetzt hier in der Berichterstattung irgendwas über die SPD oder die Koalition lese, dann ist das ja nur ein Ausschnitt von dem, was die sonst noch so machen. Mhm. Ja, aber das Pustekuchen passiert. Es passiert nichts. Es passiert nichts. So. Und unsere Anträge und auch die der anderen Oppositionsfraktionen werden halt fröhlich abgelehnt. So. Und ja. So sieht der politische Alltag und die politische Realität in Berlin im Jahr 2012 aus. Das ist nicht besonders erbauend. Und ich bin noch nicht mal desillusioniert oder so, sondern ich bin halt eher entsetzt. Ja, also ich bin wirklich... Darüber, dass es so schlimm ist? Ja, also ich bin entsetzt über die politische Kultur in diesem Haus. Ich bin entsetzt, dass es tatsächlich möglich ist, dass sowas quasi vor den Augen der Öffentlichkeit passiert, dass sowas nicht mehr in Berichterstattung Eingang findet. Ja? Weil das ist ja alles öffentlich. Du könntest dich ja als Journalist, du könntest dich ja einen Monat hier mal reinsetzen und dann machst du irgendwie eine Seite 3 in der SZ oder sonst irgendwas und dokumentierst mal diesen Schwachsinn. Ja? Und das liegt ja alles... Das heißt, es würde reichen, in den Plenarsitzungen anwesend zu sein? Es würde vollkommen reichen, wenn man sich einen Monat in die Plenarsitzung und in alle Ausschusssitzungen reinsetzt. Und sich noch die Teile der Fraktionssitzungen anschaut, die öffentlich sind. Mhm. Es würde vollkommen ausreichen. Und du würdest dir denken, was zum Henker ist hier los? So. Und ja, also wie warum gesagt, macht die Presse das nicht? Weiß ich nicht. Naja gut, ist halt anstrengend. Und warum sollten sie sich anstrengen? Ja, was heißt, ist halt anstrengend? Ich weiß nicht, wenn du jetzt eine Lokalzeitung hier in Berlin bist oder ein lokales Medium und darauf die SPD... oder die CDU halt so beides so 20-30% Parteien sind. Mhm. Ja, und du dein Heft mit tollen Informationen über Politik füttern willst und darauf angewiesen bist, dass du dann auch möglicherweise mal als Erster etwas bekommst oder so. Mhm. Ja, dann willst du es dir natürlich mit den Leuten gut stellen. Das ist das alte Problem des Hauptstadtjournalismus auch. Und wenn du halt so scheiße über Leute berichtest, dass die dann sagen, ja, nö, mit denen spreche ich nicht mehr, was kompletter Quatsch ist, also was sollte man einfach nicht machen, das ist halt so eine Angst. Das ist nicht was soll man nicht machen? Kommunikationsverweigerung Richtung Presse. Ja. Also bis auf BZ und Bild. Ja, sowas. Also, ja. Ja, ja, klar. Also bis auf BZ und Bild, klar, da kann man das machen. Wobei ich ja noch einen Blogbeitrag darüber schreiben muss, was Gunnar Schupelius für eine arme kleine Wurst ist. Wer ist Gunnar Schupelius? Genau. Nee, ich. Wer ist Gunnar Schupelius? Das ist eine arme kleine Wurst. Ich habe den Namen noch nicht bei gehört. Bei der BZ. Mhm. Ja, bei diesem Springerblättchen da. Und. Die Stadt ist voller Springerblättchen. Ne? Ja, ja. Ja, ich rede ja auch mit solchen wie zum Beispiel der Berliner Morgenpost oder der Welt. Ja? Weil, kann man jetzt auch drüber denken, was man will, aber ist halt dann konservativer Journalismus. Mhm. Natürlich ganz klar mit einer Agenda, aber das ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hätte, okay, die würden da ständig jetzt irgendwie gegen irgendwie Presserecht und Presseethik und bla verstoßen. Gunnar Schupelius schreibt für die SZ, nicht SZ, für die BZ und hat so eine Kolumne, Mein gerechter Zorn, was halt auch schon so Mein geil. Gerechter ja, ja, Zorn, geil. Halt so, oh, das mache ich, mache einen Podcast, den nenne ich so. Einmal die Woche mache ich 1,30 Publikumsbeschimpfung. Der beginnt dann, um die Klischees voll zu bedienen, so mit so einem Gebet eines Muezzins, ne, um da auch die richtigen Assoziationen zu bringen. Oh Gott. Ja, also, das finde ich halt witzig. Also, ich meine, nicht, dass ich jetzt, aber wenn man dann sich immer über die Islamisten und so aufregt und dann gleichzeitig eine Kolumne hat, die Mein gerechter Zorn, ne? und dann schrieb er da irgendwie von wegen, was die Piratenfraktion in einem Jahr denn geleistet hätte, und er so, ja, nichts, und man sollte sich schämen und bla, und dann brachte er da auch mich an und meinte so, ja, Lauer hat ADS und wurde deswegen in eine Talkshow eingeladen und das war es auch schon. Und das ist halt witzig, weil ich habe einen sehr lustigen E-Mail-Verkehr mit diesem Herrn Schupelius, wo er mich nämlich in seine Popel-Talkshow, die er da irgendwie auf TV Berlin oder Alex TV oder wie das hat, eingeladen hat, um nämlich über ADS und ADHS zu sprechen. Und ich mehrere E-Mails schreiben musste, bis ich mit ihm dann vereinbart hatte, dass wir nicht nur ausschließlich über ADS und ADHS sprechen, weil das wollte er nämlich machen, sondern dass wir auch über politische Themen sprechen. Und ich glaube, diesen E-Mail-Verkehr muss ich jetzt mal veröffentlichen. Warst du denn in der Sendung? Was? Ja, klar war ich in der Sendung. Ja gut, ich meine, die zwei Leute, die das gucken, also der Kameramann und der Tonmann. Nee, aber das finde ich schon geil. Also Gunnar halt, Schupelius, Mein gerechter Zorn. Ne? Also, ist halt der einzige Sender, den er kennt vielleicht. Also, ja, ich glaube, die BZ ist wahrscheinlich auch die einzige Zeitung, die Gunnar Schupelius kennt. Arme kleine Wurst. Ich bin eh im Moment so viel krawalliger, weil ich denke... Ich wollte gerade sagen, du bist auf Krawall gebürstet. Auch wieder viel mehr auf diese ganzen Sachen. Man muss da viel mehr draufhauen. Man muss das einfach benennen. Und dann kommen die Leute und sagen irgendwie so, und der Lauer, der ist wieder nur beleidigt oder sonst irgendwas. Aber nee, man muss das auch einfach mal sagen. Man muss dann auch mal einfach zeigen, dass man wütend ist und sich irgendwie ärgert. Wie sind wir denn jetzt darauf wieder gekommen? Ich habe aber auch nicht die leiseste Ahnung. Über Springer und die Zeitung? Ich glaube so über die SPD-Fraktion, die hier genau, du hast alles, gefragt, alles behindert. Warum die Journalisten nicht darüber berichten. Genau. Ja. Und dann war das mit der Verweigerung und du hattest gesagt, kann man machen. Und ich sagte, es wäre Quatsch, sich Medien gegenüber zu verweigern. Also ich finde es zum Beispiel Kohl ist ganz gut damit gefahren, im Spiegel kein Interview zu geben. Also. Ja, klar. Also wenn man dann Bundeskanzler ist, kann man das auch sicher machen. Stimmt, so, es ist doch vollkommen bescheuert, jetzt als Abgeordneter in einem Landesparlament zu sagen, nee, ich gebe jetzt kategorisch Medium XY kein Interview. So. Außer der Bild. Ja, aber selbst jetzt bei der Bild oder der BZ, wenn die mich jetzt anrufen, bin ich zwar halt auch unfreundlich und trolle die so ein bisschen, aber ich rede dann halt schon so... auch denn an der Stelle mit denen, aber ich rufe da jetzt nicht proaktiv ein an und sage so, boah, ey, ich habe mal mit einer Home-Story hier. Ne? Ja, ja, genau. Wobei, wenn, dann müsste ich mir halt irgendwie jemanden suchen, der so ein Loft hat. Oder das so wäre natürlich Karloft. Karloft in Kreuzberg. Ja, irgendwie so ein Loft und dann aber so komplett absurd, so mit eingeölten schwarzen Männern in Lendenschürzen, die dann so Träubchen bringen. Isn't that right, Black Hitler? Darf ich sie in meine Bad Cave führen und dann so Moonshine und dann so ein bisschen so. Ja, während des Interviews einen blasen lassen. Genau. Entschuldigen Sie mich kurz. genau, während des Interviews sich einen blasen lassen von einer sehr attraktiven von einer Frau, die so aussieht wie die Schwester des Reporters. Genau. Und man dann heraus und dann stellt man raus, es war ihre Schwester. Sie sah nicht nur so aus wie ihre Schwester, sondern es war ihre Schwester. Und sie hat dafür noch nicht mal Geld genommen. Sie hat das gerne getan. Ist ja auch kein Star, das ist ja alles für den Flughafen ausgegeben worden. Wer wird eigentlich... Nein, warte, aber ich wollte noch irgendwas sagen. Ich wollte noch irgendwas tatsächlich Sinnvolles sagen. Ich fand das sinnvoll. Diese Home-Stories und... neulich hatte irgend so ein BZ-Redakteur tatsächlich dann auch die Chuzpe zu twittern. Das habe ich heute retweetet, weil ich es auch so geil fand. Weil er twitterte mich mal irgendwie an und meinte so, hö, die BZ liest immer mit. Und dann meinte ich so, ja, aber keiner von uns liest die BZ. Ja. Dann meinte er so, schade, dabei haben wir euch seit dem 18.09. immer so gepusht. Ja, wo ich mir das auch echt so 18. denke, 9. ja, da war die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Und er dann so eine, und dann, ich glaube, der denkt das tatsächlich so, dieses, seid doch froh, dass wir über euch berichten, so, wir haben euch doch voll gepusht, so. Und ich meine, gerade die BZ schreibt ja echt, die schreibt ja über alles, was nicht CDU ist, kompletten Scheiß. Ja, ne? ich lese die nicht, ich weiß gar nicht, was die, also, ich sehe die halt nur mal in der U-Bahn höchstens ja, und ja, so. Ja, die haben dann zum Beispiel als der Martin, der Andreas und ich und der Heiko, als wir beim Flughafen waren, um diesen Flughafenbau da zu besichtigen, hat so ein BZ-Heini dann irgendwie geschrieben, ja, wir wären ja viel zu sanft gewesen und bla und hätten ja alle keine Ahnung. Das ist halt auch so geil, aber da müssen wir nachher noch drüber reden, über das Thema Neutralisierung. Ja, aber hier Dings, du wolltest jetzt gerade was zum Flughafen. Ja, ich wüsste ganz gerne, was du glaubst, wer derjenige ist, der das Ding beerdigt. Weil ich bin mittlerweile genauso, wie du ja neulich in der letzten oder vorletzten Sendung sagtest, der wird nicht aufgemacht. Ja. Ich bin mittlerweile auch wirklich davon überzeugt, mit mir auch sehr viele meiner Kollegen, was ganz interessant ist. Vor allen Dingen auch die älteren Kollegen, die schon lange in dieser Stadt leben und das alles beobachten, sagen auch, nee, der wird nicht aufgemacht. Ja. Das wird nicht passieren. Wer das beerdigt, weiß ich nicht, da fliegen wir Kurt Becker ein. Der kennt sich damit aus. Der rettet dann die Flughafenfrauen. Flughafenfrauen, die müssen gerettet werden. Das mit Cash. Ja, aber irgendjemand muss doch da den Stecker dann ziehen. Also irgendjemand muss doch derjenige sein, der sagt, okay, nein, wir hören jetzt auf damit. Nein, das sehr die Scuse. Das wird so laufen. Der Flughafen wird ja im November dann spätestens insolvent. Ne? Dieses Jahr im November schon? Ja, genau. Dann gibt es halt ein bisschen Bundesmittel und das Stadtschloss wird verschoben. Nee. Aber jetzt kommt nämlich der Witz. Wenn du einem insolventen Unternehmen Geld gibst vom Staat, dann hat da die EU was mitzureden, weil das ist ja dann eine Subvention. Ne? Mhm. Weil du gibst dann quasi einem Unternehmen, das keine Sicherheiten hat, eine Subvention. Und sowas verzerrt ja den Markt. Ja, dann ist halt eine Bürgschaft. Ja. Oder das ist auch eine Subvention? Das ist ja aber eine Bürgschaft. Also egal, was das Land Berlin und was der Bund und was das Land Brandenburg da machen, es muss halt von der EU genehmigt werden. Ja. So. Und die EU kann halt dann an die Gewährung eines solchen Darlehens oder einer solchen Bürgschaft oder lalala, kann ja Bedingungen knüpfen. Und eine Bedingung, das habe ich aber auch nur so der Presse entnommen, könnte zum Beispiel die Privatisierung sein. Ja. So, das würde bedeuten, ich habe Ihnen da mal ein Schaubild vorbereitet. Ja. Also, wir haben Cash im Koffer und dann nehmen wir 4 Milliarden Euro und schmeißen das auf diesen Flughafen. Hafenloher Ökonomie, sag ich doch. Nee, aber halt unter der Maßgabe, unsere anderen beiden Flughäfen dafür zu schließen. Ja. Das ist ja nach wie vor so. Diese beiden Flughäfen halt, wie gesagt, im Besitz des Landes Berlin. Wir geben also 4 Milliarden Euro plus X aus, um zwei Flughäfen alle zu schließen. Flughäfen in der Stadt und knapp außerhalb der Stadt zuzumachen, um dann am Ende einen Flughafen zu haben, der uns aber nicht mehr gehört oder nur noch in geringen Teilen gehört. Ja, genau, das wird passieren. Und das nennen sie dann Public-Private Partnership. Ja, genau. Ja. Oh, herrlich. So, und das heißt, wir geben also Geld dafür aus, dass Infrastruktur privatisiert wird. Und das... Das ist neu, das oder? Ich meine, bisher haben wir es verschenkt. Also. Ja, weiß ich nicht. Ja, so gutes Telefonnetz und so, das haben wir ja... Stimmt, das haben wir auch bezahlt. Also wenn wir was verschenken, haben wir es ja bezahlt, trotzdem. Ne? Ja, aber dann hat es wenigstens funktioniert. Also das ist ja... Den Flughafen haben wir dann bezahlt, ohne dass er funktioniert, und dann verschenken wir ihn. Das heißt, wir haben noch nicht mal... Also vom Telefonnetz hatten wir ja wenigstens. Ja, genau. Also von diesem Flug. Ja, nee, gut. Ja. Also ich denke schon, dass man den wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht irgendwie im Boden versinkt oder so, wurde ja meine kleine Anfrage beantwortet. Ne? Der Flughafen versinkt angeblich nicht im Boden. Ich bin gespannt. Du hast eine kleine Anfrage gestellt, ob der Flughafen im Boden versinkt. Um die zu trollen oder wegen märkischer Sandboden und Absenkung? Ja, einmal um sie zu trollen, aber auch dann natürlich, weil du dann hast du eine Aussage vom Senat. Ach so. Also wenn, jetzt mal angenommen, also jetzt haben wir eine Aussage quasi Mitte Juli des Senats, dass der Flughafen nicht im Boden versinkt. Ja. Wenn jetzt in diesem Untersuchungsausschuss oder irgendwann ein Papier auf den Tisch kommt, wo der Senat schon seit, weiß ich nicht, 2009 wusste, dass das alles im Boden versinkt, kann ich sagen, fuck you, Tanz auf. Genau, ihr habt mich belogen. Aber diese Unterlagen werden natürlich alle geschreddert. Ich meine, das ist natürlich total sinnvoll zu sagen, wir machen einen Untersuchungsausschuss und dann in eine Sommerpause zu gehen, damit dann natürlich gegebenenfalls eine Flughafengesellschaft oder ein Senat natürlich sagen kann, feuert die Öfen! Ja, das kommt dann schon mal was verloren. Ne? Auch sehr clever, die Flughafengesellschaft verklagt hier diese Gerkan und Partner. Ne? Architekten. Mhm. Architekten, was natürlich auch ein geiler Move ist, weil du dann natürlich in so einem Flughafenausschuss immer sagen kannst, Entschuldigung, dazu kann ich Ihnen nichts sagen, das ist Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Die bauen schon gerade weitere Mauern, ja, die fahren so eine Cover-Your-Ass-Taktik. Ja. Das wird schön, das ist ganz, ganz toll. Und wer den Flughafen beerdigen wird, nein, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der Flughafen Klaus Wowereit beerdigt. Also das war es halt für ihn. Der wird nicht nochmal regierender Bürgermeister von Berlin. Denkst du, der hält die Legislaturperiode lang noch durch? Bin ich mir nicht sicher. Kommt halt auf die CDU an. Also es kann sein, dass nach der Bundestagswahl, also so lange werden sie, glaube ich, schon auf jeden Fall noch durchhalten. Ja? Aber es kann sein, dass es nach der Bundestagswahl vielleicht ein Fenster gibt, wo in den Umfragen Konstellationen möglich sind, weiß ich nicht, Schwarz-Grün oder so, ja, dass sich die CDU dann so sagt, okay, wir lassen jetzt hier die Koalition platzen, stellen das halt im Wahlkampf so hin, dass die SPD halt dieses Land in den Ruin getrieben hat und der nächste Bürgermeister von Berlin heißt, glaube ich, so oder so Frank Henkel, würde ich jetzt mal so tippen. Wenn sich die CDU da halt klug anstellt, was so diese Flughafengeschichte anstellt. Ja, der Henkel macht einen ganz guten Eindruck. Da kommt die SPD nicht mehr so leicht raus. Na, die SPD hat auch hinter Wowereit niemanden in meiner. Also so meine. Ja. Ich bin ja auch nur politische Karteileiche sozusagen. Ja. Also, und meine Wahrnehmung über die normalen Medien ist, dass nach Wowereit kommt erstmal nichts. Jan Stöß noch. Nein, kannst du alles vergessen. Nee, das kannst du vergessen. Und der Henkel, der macht halt einfach einen ordentlichen, anständigen Eindruck. Also der hat so eine etwas präsidialere Ausstrahlung. Also alles, was der Wowereit halt auch hat, dieses Charisma, das du vielleicht auch brauchst, um regierender Bürgermeister zu sein. Der Wowereit ist halt einfach, der ist halt auch. Also ich meine, übertrieben. Der sagt dann im Kulturausschuss, sagt er dann, wenn wir uns irgendwie darüber mokieren, hier Staatsoper wird ja auch nicht rechtzeitig fertiggestellt, weil sie da im Baugrund auch wieder Mist gefunden haben und lalala. Dann diskutieren wir das im Ausschuss, ja. Und dann geht der da im Ausschuss halt voll den Abgeordneten der Linken und die Abgeordnete der Grünen an und sagt so, ja, und wenn sie das alles besser wissen, dann machen sie das doch selber und lalalala. Wo ich mir auch so denke, ja, sportlich. Ja. Ne, bist du irgendwie der regierende Bürgermeister Berlins, Kultursenator? Ne, bei so einem Bauprojekt bei der Staatsoper läuft halt irgendwas schief. Man äußert sich halt in einem Ausschuss dazu und dann sagt der Verantwortliche, machen Sie es doch selber. Habe ich ja in meiner Rede zum Kulturhaushalt dann auch gesagt. Habe ich gesagt, klar, kein Problem. Ich bin mir sicher, dass da jeder von uns hier in der Opposition gerne das mit dem Kultursenat übernimmt. Ja. Ne? Oder statten Sie das Haus besser aus. Ne? Also kein Problem, kriegen wir alles hin. Können wir gerne drüber reden. Also so ein Schwachmat. Und es ist halt, da gab es ja diesen schönen Zeitartikel, ne, mit hier Klaus Wowereit. Habe ich übersehen. Der kommt so vor wie ein netter Mensch, ist er aber gar nicht. Und das zeigt nochmal schön irgendwie so dieses System Wowereit. Das ist halt wohl auch so ein sehr... Oh, Machtmensch. Und der hat halt keine Vision. Aber es musst du sein. Machtmensch sein, aber du musst halt auch... Es ist halt, das hatte ich ja heute Morgen getwittert, diese schöne Szene in The Dark Knight, wenn der Joker Harvey Dent, Two-Face im Krankenhaus besucht und dann irgendwie sagt, I'm a dog chasing car, I wouldn't even know what to do with the car when I got one. Ne? Und also, ne, wenn du kannst natürlich ein Ziel haben und das Ziel verfolgen, aber dann musst du dir auch darüber im Klaren sein, was du damit machen möchtest. Ja? Also, ich lass mich ja nicht irgendwie, also ich kandidiere ja nicht jetzt zum Beispiel für einen Fraktionsvorsitz oder so, wenn ich nicht eine Idee davon habe, was es bedeutet, Fraktionsvorsitzender einer Fraktion zu sein, mit Andreas zusammen. Wenn du dich aufstellen lässt als Bürgermeisterkandidat einer Partei, dann musst du doch eine Vision und eine Idee haben für eine Stadt. Da musst du doch sagen, ja, Berlin muss im Jahr 2050 so und so und so und so aussehen. Und das ist das Ziel meiner Politik. Und das passiert halt nicht. Nee. Das ist halt so ein Beamter, das ist halt so ein Verwalter. Ja. Ja? Und wie gesagt, also ein Jahr lang nichts passiert und es wird wahrscheinlich auch in den letzten 10 Jahren nicht besonders viel passiert sein. Das kann ich zumindest für einen Kulturbereich auch sagen. So. Und das ist schon bitter. Weil der kommt halt in der Öffentlichkeit rüber wie so ein netter Onkel. Ne? Ja, ist halt so, arm, aber sexy halt Party. So Späßchen, und ne? Ja, aber das Gute ist, das funktioniert alles nicht mehr. Der hat mit Austin Powers zu sprechen, der hat sein Mojo verloren. Wenn der irgendwo auch hinkommt, das hat keinen Zauber, das hat nichts. Das ist halt einfach nur so, och. Der schon wieder. Och. Und jetzt nötigt er uns mit irgendwie seinem Scheiß. Nee, also Wir haben ja noch 4 Jahre, ne? Ja, vielleicht. Ja, ich meine, bis wir eine Wahl haben. Ach so, ja, oder die Koalition platzt. Ja. Was gibt's denn irgendwie eigentlich was Angenehmes aus dem Kulturausschuss zu berichten, außer dass die Klaus-Wowereit-Gedächtnisoper versinkt im Märkischen Sand. Was so angenehm ist, aus dem Kulturausschuss mit Sicherheit nicht. Ich kann nur die Hörerinnen und Hörer auffordern, sich das mal anzuschauen und darüber zu bloggen. Aber ich muss das natürlich auch mehr machen. Also wir müssen alle viel mehr auf die Kacke hauen. Ansonsten Erfreuliches. Naja, wir haben unseren Entwurf fürs Transparenzgesetz veröffentlicht. Nachdem die Grünen so vollkommen absurd jetzt auf einmal irgendwie gestern und heute die ganze Zeit irgendwie erzählen, ja, wir bringen jetzt das Transparenzgesetz auf den Weg. Ich habe deinen Blogpost gelesen, ja. Das klang ein bisschen wie die Grünen sonst klingen. Das ist aber unser Thema. Ja, ja, ja, ja. Und? Ist ja fand ich lustig, ja, aber die Grünen machen es halt, genau, das fand ich sehr lustig, dass das mal aus einer anderen Richtung kommt. Das heißt, das ist unser Thema. Es ist halt einfach affig. So ein Alleingang ist halt affig. Ich meine, die Grünen, das ist ja das Traurige, wenn wenigstens die Opposition halbwegs geschlossen in diesem Haus irgendwie wäre. Ja? Aber ich meine, die Grünen, die verhalten sich halt irgendwie so, wie so ein Typ, der allen beweisen muss, dass er so männlich ist, dass er auch im Stehen kacken kann. Ja? Also ich weiß nicht, das ist halt so eine Kraftmeierei und so ein Bläh. Also statt einfach mal auf uns zuzugehen, und zu sagen, hey, wir haben gehört, ihr macht dieses Transparenzgesetz, lasst uns doch gemeinsam mit den Linken einen gemeinsamen Vorschlag machen. Ihr hättet ja genauso auf die NGOs, Grünen zugehen können. Sind wir ja. Die waren ja, da waren ja Mitarbeiter von denen auf unserer Veranstaltung. Okay. Ja? Und in dem Moment, in dem wir sagen, wir laden alle herzlich dazu ein und bla und pups, ich meine, klar, es gab jetzt keinen konkreten Termin, da kann man uns jetzt kritisieren. Ja, aber das ist ja jetzt nicht so, dass es nicht möglich ist, uns anzurufen oder sich mit uns zu diesem Thema in Verbindung zu setzen, wo die parlamentarischen Geschäftsführer sich eh die ganze Zeit austauschen. Mhm. So, und dann denke ich mir so, ey, boah, ja, cool. So, und dann hast du jetzt diese Schlagzeile hier, Ramona Pop. Und dann, so, ja. Ich meine, wie gesagt, ich kann ja noch das Pad verlinken, weiß ich nicht, wo Pavel halt irgendwie Anfang 2011 angefangen hat, da rumzuschreiben. Und das ist ja dann von uns zu dem Christian Bucher, der damals Landesvorsitzender in Hamburg war, gewandert und dann von ihm zu den anderen NGOs in Hamburg. Und dann hat man ja gesagt, okay, wir gründen das jetzt, diese Initiative nur durch NGOs, damit es halt nicht so ein Piraten-Parteiding irgendwie wird und lalala. Und das war ja eine super Initiative. Und ich verstehe halt nicht, warum die Grünen halt so einen Quatsch machen. Warum die so einen Quatsch machen. Und sorry, wenn dann dieser Blogbeitrag da irgendwie so ein bisschen angepisst oder irgendwie daherkommt, aber ey. Kannst du jetzt beispielsweise Ramona Pop hier auf dem Flur einfach drauf anquatschen und sagen, sag mal, warum macht ihr eigentlich so einen Scheiß? Also funktioniert das? Diese Art der Kommunikation oder? Habe ich überhaupt kein Interesse dran. Also Entschuldigung, warum? Ja, ist ja auch kein Kindergarten. Also warum? Ne, also das ist eine erwachsene Person. Das sind alles erwachsene Leute. Warum soll ich auf dem Flur sagen, du? Was soll der Scheiß? Ja. Also es ist halt einfach so. Aber das ist halt das, was ich immer irgendwie sage, Politik ist so, wie sie ist, weil sie von den Leuten gemacht wird, die sie irgendwie machen. Ja. Ja? Und wenn du halt das irgendwie scheiße findest, wie die Politiker irgendwie sind, dann musst du es halt leider selber machen. Ja. So. Und ich meine, solange nur Deppen in die Parteien eintreten, werden wir nur von Deppen regiert. Ja, klar. Und ich meine, ich beobachte das ja selber, wie ich da verlottere und dann solche Blogbeiträge schreibe, wie man es sonst noch von den Grünen irgendwie gewohnt ist. Ja. Ich musste halt nur sehr lachen, weil die Grünen eben immer sagen, es ist aber unser Thema. Ja. Atomausstieg ist aber unser Thema. Ja, bei jedem anderen Thema würde ich sowas ja auch nicht schreiben. Ja? Aber ich meine, wenn du wirklich eine Podiumsdiskussion gemacht hast und einen Flyer ausliegen hast und sonst irgendwas, ja, also wir kämen jetzt auch nicht darauf zu sagen, die Piratenpartei stellen sich beim Lärmschutz für den Flughafen BER an die Speerspitze und so zu tun, als ob die Grünen da... Aber mach doch. Schreib's einfach bei denen ab. Die werden es ja wahrscheinlich auch bei euch abgeschrieben haben. Ja. Ich finde es halt nur so, ich find's halt nur so geil. Ja. Ja. Wie geht denn die Linke mit euch um? Die sind okay. Also die Linke, muss ich tatsächlich sagen, ist meiner Meinung nach so hier die vernünftigste Fraktion in diesem Haus. Ja. Also die sind halt einfach, ne, die kommen jetzt halt aus 10 Jahren Regierung. Ja. Ja, sind damit also sehr realpolitisch, sehr pragmatisch. Sind halt noch die ganzen Ex-Senatoren und die Leute mit der Regierungserfahrung halt irgendwie drin in der Fraktion. Und die arbeiten einfach sehr konstruktiv mit und die wissen natürlich am besten, wo da auch so die Probleme sind. Und die sind auch so von ihrer Arbeit her jetzt überhaupt nicht polemisch und so sehr sachlich, auch so von ihrer Öffentlichkeitsarbeit irgendwie fair. Mhm. Ja. Also die Grünen verhalten sich halt so, wie gesagt, ne, die haben halt einen sehr, sehr, sehr kleinen Penis. Ne? Und die kommen halt einfach nicht mit den Piraten im Abgeordnetenhaus klar. Also selbst ein Jahr nach unserem Einzug hier, die kommen halt einfach nicht darauf klar. Ja? Weil die auch irgendwie nur in so einer absurden Währung Medienaufmerksamkeit denken. Ja? Ja. Und sind dann immer empört und bla und pups und das interessiert halt keine Sau. Ich sag mal, den Grünen hat halt echt geschadet, dass die hier nie in der Regierung waren. Deswegen konnte sich bei denen anscheinend nie so ein realpolitischer Flügel durchsetzen. So. Und deswegen, da sind halt, das ist halt eine Fraktion voll mit Wünschis. Gibt auch gute Leute, die Anja Schill-Harneck, die Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses, ist sehr gut. Der Heiko Thomas, der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer, der macht auf mich auch einen ganz guten Eindruck. So. Aber das ist halt alles irgendwie so, das ist halt irgendwie echt so Oberstufe, weißt du, so. Ist mir alles zu blöd. Und ich sag das jetzt halt immer wieder, bis es die Leute halt merken. Scheiße. Ja. Das ist ja. Was? Gibt's denn aus deinem anderen Ausschuss was Erfreuliches zu berichten? Was? Aus dem Innenausschuss? Achso. Ja, ich meine, wir haben noch immer Parlamentsferien. Es ist nicht so viel. Achso, wir haben immer noch Parlamentsferien. Ja, ja. Wie lange gehen die denn? Bis nächste Woche Montag. Achso. Ja, aus dem Innenausschuss, ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, ne, Hell's Angels. Ne? Oh ja, genau. Ich muss halt mal nach den Ferien müssen wir jetzt halt auch mal im Innenausschuss mal wieder die Funkzellenabfrage thematisieren. Da wurden uns noch immer keine Zahlen irgendwie vorgelegt. Ja. Vielleicht gibt es keine. Ja, möglicherweise gibt es keine. So, hupsi. Und so weiter und so fort. Ne? Also, ja, das wird wieder lustig. Im Innenausschuss. Dann haben wir ja noch den Besuchungsausschuss, den Untersuchungsausschuss BER. Bin ich auch mal gespannt. Sitzt du da drin? Nö. Das macht der Martin Delius als Vorsitzender. Und Oliver Höfinghoff, der bis jetzt in Bauen und Verkehr war, wird da unser beratendes Mitglied drin sein. Weil das wird halt so ein kleiner Ausschuss. Das heißt, wir haben da eigentlich nur ein Mitglied. Dadurch, dass Martin aber dann den Ausschussvorsitz macht und so weiter und so fort. Ne, haben wir dann noch ein Mitglied, das da Rederecht hat, aber kein Stimmrecht. Ja. Was passiert in so einem Untersuchungsausschuss? Also ist das, ja, da stellt man am Anfang Fragen. Den Verantwortlichen oder den vermeintlich Verantwortlichen. Ja. Ja, genau. Also da stellt man halt am Anfang einen Fragenkatalog zusammen und sagt halt so, hier, wie sieht es aus? Wie folgende Fragen sollen im Rahmen des Untersuchungsauftrages dieses Ausschusses irgendwie geklärt werden? Das heißt, die Delinquenten wissen vorher schon, was das Gericht sie fragen wird, sozusagen? Nö, nicht genau die Fragen, aber welche Themenkomplexe halt. Mhm. So. Und was halt schon auch krass ist, ist halt, dass du als Untersuchungsausschussvorsitzender kannst du halt auch sowas wie eine Hausdurchsuchung und so anordnen. Ne? Wow. Also das ist also jetzt nicht so so Kindergarten, sondern das ist halt dann echt so Hefte raus, Klassenarbeit. Weil meine Wahrnehmung von Untersuchungsausschüssen bisher ist ja zahnlose Tiger halt. Da wird dann lückenlos und brutalstmöglich wird dann irgendwas aufgeklärt, bleibt aber konsequenzenfrei. Ja. Ja. Wundere ich mich immer ein bisschen, dass es sowas überhaupt gibt. Nö, ja, also ich meine, die Aufgabenverteilung sieht halt so aus. Wir müssen halt im Untersuchungsausschuss klären, was ist in der Vergangenheit scheiße gelaufen. Mhm. Und wir müssen halt in den entsprechenden Ausschüssen, also Innenausschuss, Verkehr. Wie bitte? Verkehr. Verkehr und so weiter und so fort. Entschuldigung, bin gerade aus dem Konzept. Müssen wir halt quasi so die aktuellen Themen machen. Mhm. Ja. Kann so ein Untersuchungsausschuss, wenn der Haussuchungen anordnen kann, der auch Strafen verhängen? Nee, das weiß ich nicht. Am Ende gibt es ja einen Bericht. Mhm. Und dann sagt man ja so, hier und der Dings hat jetzt herausgefunden, das. So. Und dann steht da halt sowas drin wie, die Geschäftsführung hat halt alles richtig gemacht oder die Geschäftsführung hat halt alles falsch gemacht oder weiß ich nicht, wo, wie war es oder die Firma XY war es oder die war es nicht. Es ist eine Verkettung unglücklicher Zufälle, bla bla bla. Ja. Und wer war es? Weiß ich nicht. Also ich, meine These, meine Theorie ist halt, geht halt einfach so, da waren wir halt wieder so richtige Vollprofis am Werk. Mhm. Ja. Halt übliche Berliner Spezialexperten. Spezialexperten, die haben sich halt so überlegt, hier so ein Flughafen als Infrastrukturprojekt, das ist so eine geile Nummer. Ne? Lass mal machen, da können wir uns alle hier die Aufträge zuschustern und dann verdienen wir alle ganz gut daran. Mhm. Dann hat man das halt irgendwie angeleiert und es war natürlich auch klar, dass Berlin und Brandenburg und der Bund jetzt nicht irgendwie, also ich habe mir mal irgendwie angeguckt, was so internationale Flughäfen sonst kosten. Mhm. Und das geht halt, das fängt halt so bei 5 Milliarden Dollar an und geht so bis 15 Milliarden. Mhm. Ja. Aber dann sind wir schon in Dubai mit goldenen Wasserhähnen. Ja, oder Japan oder sonst irgendwas. Also ich glaube, der Flughafen von Kobe hat 6 Milliarden gekostet und der Flughafen von irgendwas anderem in Japan war auch dann sauteuer. Also du kriegst so einen internationalen Flughafen, das ist nicht so mal eben ein paar Millionen Euro, sondern das ist halt richtig teuer. Und ja, dann haben die halt angefangen und dann haben die sich so aber gedacht, ja Moment mal, aber wenn wir tatsächlich die realistischen Kosten hierfür sagen, dann kriegen wir das nie durch. Ja. Ja? Also hat man das halt alles schön billig gerechnet, ja? Hatte die grandiose Idee, keinen Generalunternehmer zu beauftragen, der sich dann wiederum darum kümmert, die ganzen Subunternehmer anzustellen, ja? Sondern hat gesagt, nein, wir kriegen das als hier Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, bla, wie die heißt, die ja auch Schönefeld, Tegel und Tempelhof betrieben hat. Wir kriegen das alles irgendwie viel besser und viel billiger hin, wenn wir das selber machen. Ne? Weil das ist natürlich klar, wenn Leute, die sowas noch nie gemacht haben, ja, sagen, wir scheißen auf einen Generalunternehmer, der das schon mal gemacht hat, dass die Leute, die es noch nie gemacht haben und die keine Erfahrung damit haben, dass die das natürlich hinkriegen, das besser und billiger zu machen. Das ist ja... Das logisch, haben die nicht wirklich so gemacht, oder? Das haben die so gemacht. Das ist doch... Ja, genau. Das ist auf Ansage gegen die Wand laufen. Dann gab es halt relativ früh halt irgendwie Stress halt sowieso mit dem Technikchef. Also der Ammann, der jetzt kommt. Also diese Flughafengesellschaft, die das selber machen wollte, wo ist die? Ist die im Projektlenkungsteam mit drin, also auf gleicher Augenhöhe wie Woverheit beispielsweise? Oder wo gehören die hin? Also wer hätte die an die Kandare nehmen können? Ja, müsste da nicht. Da der muss doch irgendwie. Also ich hatte mal hier angefangen, ein kleines Schaubild irgendwie zu machen. ich bin aber leider, habe ich dann aufgehört, es zu tun, aber ich sollte es mal weitermachen. Also es fing ja damit an, dass der Thomas Weyer, der war bis 2008 der Geschäftsführer Technik von diesem BER-Gebimsel. Mhm. Und der hat dann 2008 gekündigt und ist zum Flughafen München gegangen. Mhm. Und daraufhin hat man dann 2008 den Manfred Körtgen eingestellt. Der war dann bis 2012 der Technikleiter BER. Und jetzt, seit 2012, wird ja jetzt gerade, kommt jetzt neu, ist ja dieser Ammann. Ne? Das ist aber doch schon verdächtig, dass da die Technikleiter wechseln, während so ein Ding gebaut wird. Das ja gut, also der Weyer, da musste halt einfach mal so einen Kopf rollen. Ach so. So, das war ja so eine der nicht der Weyer, der Körtgen. Der Körtgen, der musste ja einfach einen Kopf rollen, so als klar wurde, okay, das wird nicht fertig gebaut, scheiße, wir brauchen einen Verantwortlichen, jetzt schnell mal hier, hoppla hopp. So, ne? Und, aber ja, das ist verdächtig. Und ich glaube, wenn man dieses Schaubild halt weitermacht und sich mal einfach die Verflechtungen und Beziehungen dieser Leute irgendwie anschaut, dann wird man da noch viel mehr irgendwie finden. Das ist halt alles komplett absurd. Ja, die haben auch so Sachen gemacht wie bei der Standortfindung. Die haben halt, bevor die die Grundstücke aufgekauft haben, haben die halt ausgehangen, hier wollen wir den Flughafen bauen. Dann haben halt irgendwelche Immobilienspekulanten diese Grundstücke gekauft, die halt auf diesem Gelände waren. Zu Recht, hätte ich auch. Also alleine für die Grundstücke haben wir irgendwie, glaube ich, 680 Millionen Euro ausgegeben, was halt so komplett absurd ist und was halt einfach daran lag, dass man, bevor man den Flughafen gebaut hat, gesagt hat, wo man den Flughafen bauen will und damit halt dann so Spekulation befördert hat. Und was ich halt auch irgendwie krass finde, ist, dass man diese Spekulation überhaupt zugelassen hat. Weil man kann natürlich dann auch sagen, ja, Moment, es gibt hier ein höheres Interesse. Ja. Ja. Wir kaufen dir dein Grundstück zu einem marktüblichen Preis ab, ja, aber nicht zu irgendeinem Fantasiepreis, den du dir halt ausdenkst, weil du weißt, wir brauchen das Grundstück, um diesen Flughafen zu bauen. Und so wurde das gemacht. Und ich meine, ich war ja mit Andreas, Martin und Heiko dann am Flughafen. Andreas ist ja ausgebildeter Industrieelektroniker. Ja. Und der hat ja die Verkabelung da gesehen bei der Brandschutzanlage. Und er meinte, wenn er Kabel bei seinem Gesellenstück so gelegt hätte, hätte er Abzüge gekriegt oder wäre überhaupt nicht, hätte die Prüfung überhaupt nicht bestanden. Ja, weil auch mal, um das mit dieser Brandschutzanlage zu verstehen, das ist ein bisschen so wie bei Lego. ne, du kaufst dir so eine Lego-Tüte und dann ist da so ein steht da, wie du da zusammenstecken musst. Und genauso ist das mit einer Brandschutzanlage. Du testest die Software auf einem Computer, der die simuliert. Mhm. Ja, und wenn alle Simulationen ordentlich laufen auf dem Computer, sagst du super, alles richtig gemacht. Und dann hast du halt so einen Steckplan und dann musst du im Grunde genommen nur noch Kabel hier rein und das Kabel bitte verlegen und dann da rein. So. Und wenn du das richtig machst, das ist wie beim Atomkraftwerk bei Loriot, wenn du alles richtig machst, funktioniert dann am Ende die Brandschutzanlage. Und wenn du was falsch machst, macht es halt bumm und dann fallen die Kühe um und die Bäume und die Häuser und die Menschen und du hast ein Loch im Boden. So. Genau. Und das ist halt passiert. Ja, die Brandschutzanlage besteht halt nicht die Tests. Und das Geile ist halt, nur mal um bei der Brandschutzanlage zu bleiben, die wussten im November, Dezember 2011, dass sie nicht die Brandschutzanlage bis zum Eröffnungstermin fertiggestellt bekommen. Ja, darum wollten die ja die Mensch-Maschine... Genau, dann hat man gesagt, wir machen die Mensch-Maschine-Kopplung. Davon hat die Geschäftsführung aber erst 2012 irgendwie wohl im Januar oder Februar erfahren, ja, und der Aufsichtsrat erst im April. Ja? Weil es heißt ja immer so, ja, der arme Klaus Wowereit, der musste ja seinen Leuten vertrauen und lalala. Wenn ich Aufsichtsratschef eines Flughafens bin, der schon Verspätung hat, ja, dann muss ich im Zweifelsfall doch irgendwie jeden Tag oder jede Woche oder wie auch immer Aufsichtsratssitzung machen und darf doch nicht Automatismen erlauben, die es zulassen, dass wenn so eine Brandschutzanlage nicht fertiggestellt wird, ich erst ein Vierteljahr später davon erfahre. Das ist halt, das kann man sich halt nicht ausdenken, sowas. Ja, das kann man sich nicht ausdenken. Und es ist nur die Brandschutzanlage. Ja. Ich meine, worüber wir gerade reden. Ja. Die Probleme sind noch ganz andere, oder? Ja, ich vermute das schon. Also Schwarz sagte halt so, nee, ansonsten ist halt alles irgendwie tutti. Alles super. Ja. Gibt es einen Tower? Einen Tower haben sie, ja. Aber mit der Brandschutzanlage meinte ich ja auch so zu ihm bei diesem Treffen, Herr Schwarz, ich verstehe Sie nicht. Ne? Also Sie müssten sich doch eigentlich total ärgern. Ja? Weil anscheinend haben sie alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, alles ist auf Go, ja, alles fertig, nur die Brandschutzanlage funktioniert nicht. Da müssen sie sich doch ärgern und da müssen sie mit dem Finger auf die Firma zeigen und sagen, hier, die haben es verkackt, die sind schuld. Unser schöner Flughafen wäre so toll geworden, wenn ihr Kinder mir nicht dazwischen gekommen wären. Ja. Ja? Und euer Hund. Ja? Aber so, nö, die Brandschutzanlage funktioniert nicht. Warum? Ja, und das, ob da geschlammt wurde, ob da zu schnell verlegt wurde, ob das irgendwelche Schwarzarbeiter gemacht haben. Ja? Das ist halt scheiße. Wäre ja nichts Neues, wenn es Schwarzarbeit gewesen wäre. Hatten wir beim Reichstag damals ja auch. Ja, klar, du hast halt überall bei so Großprojekten irgendwie Schwarzarbeit. Aber wenn, weiß ich nicht, dann lässt du dir halt die Fliesen legen und nicht die Brandschutzanlage machen. Also ich meine, ich will hier niemanden zur Schwarzarbeit ermutigen. Meine Fresse, heute der Podcast ist aber auch so ein Potpourri an Steilvorlagen. Nee, was soll man dazu sagen? So, und das hier mein Alltag, das ist mein Arbeitsalltag, ja? In einem sogenannten Halbtagsparlament, ne? Ja. Eigentlich könnte ich die Hälfte meiner Zeit noch mit Flaschenpfand sammeln verbringen, ne? Das mache ich nicht aus Freundlichkeit. Den Flaschenpfandsammlern gegenüber? Ja, einmal das. Und fürs Vaterland. Und fürs Vaterland. Natürlich, selbstverständlich. Für Berlin und für Deutschland und für Bayern. Wie ist denn der Flughafen? Also ist das hübsch da? Also will ich da mal hinfahren, mir das angucken? Kann man da rumrennen? Ja, du kannst dir das Terminal da angucken und so. Und ja, das sieht halt von außen aus wie halt so ein Flughafen. Und von innen auch. Ja. Und ist halt alles irgendwie noch verpackt. So. Mhm. Und ja, das sieht, also es macht aber auf einen, also auf mich hat es jetzt nicht so den Eindruck gemacht, das ist schon fertig. Also, so subjektiv war einfach so das Gefühl, okay, ich bin jetzt kein Experte, ich bin jetzt kein Spezialist, aber dieses Gebäude und das alles hier macht auf mich nicht den Eindruck, als wäre es nur die Brandschutzanlage, die hier. Na, die werden auch wahrscheinlich aufgehört haben zu arbeiten jetzt erstmal, oder? Oder ja, zumindest auf Sparflamme irgendwie dann. Ja. Ja, aber das so, ne? Aber und was passiert eigentlich mit den ganzen Geschäftsleuten, die da einziehen wollen? Ja, die haben verkackt. Die sind jetzt alle insolvent. die gehen in die, die müssen, die sind in so einer Band. Also da gab es ja auch Anträge zu sagen, okay, wir müssen da hier, ich kann es jetzt nicht für jeden sagen. Ja, ja klar. Aber es ist wohl so, dass auch die Verträge, also ich meine, du musst ja das auch mal vorstellen. Ja klar, wenn du ein Geschäft hast, du machst Mietverträge, du machst mit allem Verträge, du lässt Ware liefern, du stellst Leute an. Ja, genau. Und alleine, um die Leute wieder rauszuschmeißen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich muss man sich da auch an Fristen halten. Du kannst auch nicht sagen, ja, sorry, Geschäft geht nicht auf, du nimmst nicht teil. Aber das ist halt auch so ein Punkt, ja, da gehen halt Leute irgendwie insolvent und haben dann im Zweifelsfall nicht das Geld und auch nicht den Bock oder die Chuzpe, die Flughafengesellschaft irgendwie zu verklagen. Mhm. Ne? Und ist halt auch SPD, ne? Also man setzt sich halt für die Geschäftsleute und für die Arbeiter und so setzt man sich halt brutalstmöglich ein. So, ne? Und dann gab es ja auch Anträge, wo man jetzt gesagt hat, okay, die müssen jetzt entschädigt werden oder wir brauchen so eine Ombudsstelle oder sonst irgendwas. Passiert nicht. Und das ist halt. Das ist krass. Ja, aber es ist. Ja, dann stellt sich Klaus Wowereit dann ins Plenum und sagt so: Ja, und jetzt macht die Opposition den Flughafen und Berlin schlecht und bla bla bla. Der Typ ist also, wie man so eine Chuzpe haben kann, wie man sich da hinstellen kann und sagen kann: Und jetzt machen sie das schlecht. Ja, ja, ne, der soll mal mit dem Smart, der soll mal einfach mit dem Smart von Tempelhof nach Lichterfelde fahren über Landstraße. Ja, und dann soll er mir nochmal sagen, dass irgendwer die Berlin schlecht macht. Nee, der soll mal einfach mit der S-Bahn fahren. Der soll mal, also, nee, die fährt ja nicht. Der soll lieber einen Smart nehmen und sich mal seine Schlaglöcher angucken. Das ist so ein Abfuck. Ich muss da auch nochmal was zu schreiben. Das ist echt so. Und das ändert sich auch nur, wenn wirklich kluge Leute und gute Leute in Parteien gehen und da die Idioten ersetzen. Und damit meine ich echt alle Parteien, also ja, auch meine. Das ist echt so. Ja, und dürfen wir alle gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt mit dem Flughafen. Ja, das ist der Flughafen. Genau. Hätten Sie mal lieber Tegel ausgebaut. Ja, weil es gibt eine Ausbaustufe von Tegel, wo noch so ein Stern daneben ist, der dann auch einen U-Bahn-Anschluss hat. Ja. Das wäre ja mal was, das oder? Für so eine Hauptstadt, für eine dass Hauptstadt. Du nicht mit dem Bus zum Flughafen fahren musst. Wobei der Heiko, der hat irgendwie Verwandte oder so, die bei Air Berlin arbeiten, hier unser parlamentarischer Geschäftsführer, der meinte halt, so Flughäfen wie Tegel werden nicht mehr gebaut. Mhm. Aus dem Grund, dass da die Wege zu kurz sind für die Leute. Zu kurz, da kann man sie nicht an Einzelhandel genau. Ach, komm. Doch, ernsthaft. Das sollte nur ein Witz sein. Nein, das ist ja so, weil Tegel ist ja schon sehr geil gebaut. Wenn du zum Beispiel auch mit dem Taxi. Prinzipiell ja. Du kannst ja zum Beispiel mit dem Auto, mit dem Taxi, kannst du ja bis zu deinem Gate fahren, da einchecken und dann sofort durch. Das heißt, du bist dein Weg, das sind 5 Meter. Ja. Ja? Und du läufst halt nicht an 5000 Verkaufsbuden und sonst irgendwas dabei. Und deswegen werden halt solche Flughäfen nicht mehr gebaut. Ah, ja. Weil man dann halt am Einzelhandel nichts verdient. Du willst, was man halt will, ist ein Flughafen mit möglichst langen Wegen, wo auf dem Weg möglichst viele Geschäfte stehen. Hast du jemals am Flughafen irgendwas anderes gekauft, als was zu essen und zu trinken? Als Pornografie? Was zu essen, zu trinken und Heftchen. Das ist Recherche. Als ich nach China gefahren bin, habe ich einen Adapter gekauft. Ja, ich habe in Bangkok habe ich mal ein Deo gekauft. Als ich zurückgeflogen bin in Shanghai am Flughafen, so ein Telefonhörer fürs iPhone gekauft. Ah, ja. Das ist ganz cool, den du dann so dran stecken kannst. Aber du hast natürlich recht, normalerweise. Das ist jetzt nicht so, dass ich so sage, oh ja, komm. Genau, können wir mal zum Flughafen. Komm, Heugi, lass uns zum Flughafen fahren und shoppen. Auf dem Weg zum Shopping nach Mailand schon mal am Flughafen shoppen. Ja, genau. Was hat es eigentlich mit dieser berühmten Neutralisierung auf sich? Ja, das ist so. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich habe um 15 Uhr den nächsten Termin, aber wir haben noch 20 Minuten. Das kriegen wir hin. Ich habe Urlaub gemacht. In Island. Katastrophentourismus. Wieso Katastrophentourismus? Ja, denen geht's wieder gut. Ach, denen geht's okay. Also ja. Das Essen ist halt schlecht, ne? Aber ja. Das war es auch schon vor der Krise. Das Problem ist halt in Island, wenn du in Reykjavik hast du 120.000 Einwohner, ne? Mhm. Und wenn du da eine Dönerbude aufmachst und es halt die beschissenste Dönerbude Islands ist, ist es halt noch immer die einzige Dönerbude okay. Islands. Das heißt, du hast da nicht so den Konkurrenzdruck, dich da mit der Qualität deines Erzeugnisses auseinanderzusetzen, weil du kannst halt so sagen, ja klar, setz dich in den Flieger, flieg 3,5 Stunden bis nach Berlin, dann kannst du Döner essen. Ja, ist es wirklich. Und nee, was mir da nochmal aufgefallen ist, es ist halt generell so, ich weiß nicht, im Internet, in der Gesellschaft, aber mir fällt es natürlich auch sehr stark im Umgang mit den Piraten auf. Es findet halt immer so eine Neutralisierung statt. Ja? So, ich sag's, ich schreibe sowas wie diesen Blogpost jetzt, ne, mhm. mit dem ich reg mich so sehr über die Grünen auf, und dann wird so gesagt, ja, sowas bin ich normalerweise nur von den Grünen irgendwie gewohnt. Wir sind ein Jahr im Abgeordnetenhaus, ja, und haben mhm. das irgendwie ordentlich über die Bühne gekriegt, ohne uns jetzt größer zu zerlegen, und haben ein paar lustige Anträge gestellt, und vor dem Hintergrund, dass wir also 15 Amateure waren, das Bemerkenswerte hinbekommen, nämlich so eine Fraktion ins Laufen zu bringen, mhm. ohne dass wir vorher wussten, wie man sowas macht und wie sowas geht. Ja. Und dann sagt man so, ja, aber. Ne? Aber sie sind ja nicht koalitionsfähig. Ne, das heißt immer, entweder man ist nicht koalitionsfähig, weil es so chaotisch ist, ne? Und dann sagt man aber, ja, aber wenn sie koalieren wollen, ach so, dann ist man wieder koalitionsfähig, wenn man, also verstehst du, es gibt immer wenn ich als Abgeordneter oder als Pirat, wenn ich sachlich im Parlament bin, heißt, die Piraten machen zu wenig Krawall. Wenn ich Krawall mhm. mache, heißt, meine Güte, das ist ja irgendwie unter aller Kanone. Ne? Dann heißt es so, ja, wo ist denn jetzt hier die revolutionäre Netzpolitik oder bla. Ne? Also es wird man setzt sich überhaupt gar nicht damit auseinander, worum es eigentlich geht, sondern man relativiert alles immer wieder. Ne? Man sagt nicht, wow, da sind, also, und es ist ja jetzt nicht, ich sage ja jetzt nicht so, dass alles irgendwie super läuft und ich jetzt irgendwie Applaus verlange und alle Leute niederknien sollen und sagen so, toll, toll, das ist das Allersuperste, was ich jemals gesehen habe, was ihr da im Abgeordnetenhaus macht, mhm. ja. Aber dass man einfach das mal anerkennt, was da stattfindet, auch so in seinem historischen Kontext irgendwie. Und stattdessen stellt sich irgendwie an jeder Internet-Ecke und an jeder Zeitungs- und Radio- und sonst was-Ecke, Fernseh-Ecke, irgendjemand hin und sagt halt so, ja, aber. So, und ich denke mir so, ja klar, und was hast du, Gunnar Schupelius, im letzten Jahr zustande gekriegt? Ja? Was du daran beteiligt, eine Partei in Folge in 4 Landesparlamente zu bringen. Ja? Was du daran beteiligt, so eine Fraktion in einem Abgeordnetenhaus aufzubauen. Also immer, man tut es so ab, als ob ich zu so einem Herzchirurgen hingehen würde und sagen würde, ach, ja gut, jetzt so ein Herz transplantiert, aber so. Ne? Ey, hat ja trotzdem noch ein abes Bein. So, genau, der liegt ja trotzdem im Krankenhaus. Und guck mal, die ganzen Schläuche im Gesicht. Ja? Also, das findet aber die ganze Stadt, das findet die ganze Zeit statt. Das findet die ganze Zeit statt. Ja? Und die ganzen Themen, die ganzen Dinge, über die man reden könnte, ja? diese ganzen Sachen, ja? Die werden zerrieben, genau wie das so beim Flughafen zerrieben wird. Ne? Du fragst dich ja immer beim Flughafen, wer ist der Verantwortliche? Wer war es jetzt? Ne? Und dann heißt es, der Aufsichtsrat hat alles richtig gemacht, die Geschäftsführung hat alles richtig gemacht, das war der Subunternehmer. Der Subunternehmer sagt, ja, nee, also das war das und bla und bla, und irgendwann sagt man, ja, nee, das ist Teil eines laufenden Gerichtsverfahrens, da kann ich Ihnen leider zu nichts sagen. Ne? Und am Ende weiß man, der Flughafen ist nicht fertig, der ist nicht fertig, aber er ist auch nicht da. Und wer trägt denn jetzt die Verantwortung? Was ist denn mit den 4 Milliarden Euro irgendwie passiert? So, und das wird so zerrieben, und das wird bei den Piraten, und auch, habe ich das Gefühl, grundsätzlich in der Politik, da wird alles zerrieben. Da wird alles zerrieben. Du forderst ein Transparenzgesetz, die Grünen sagen, ja, wir wollen das Transparenz Gesetz irgendwie. Aber, ja, macht doch euren scheiß Umweltschutz irgendwie, ja. Die Piraten machen irgendwas und dann so, ja, wie viele eigenständige Gesetzesinitiativen haben sie denn schon eingeladen? Beim Transparenzgesetz werden sie uns jetzt vorwerfen, ja, ihr habt das aus Hamburg kopiert. Ja, uns, von wem hatten sie Inspiration irgendwie aus Berlin? Weißt du, es ist halt einfach, wenn die Leute halt einfach mal vergessen würden, wer sie sind, ja, oder für was sie sich halten und sich einfach mal hinsetzen würden. Ja, 149 Leute in einem Parlament, die sagen, wir sind erwachsene Menschen mit politischen Überzeugungen und dementsprechend verhalten wir uns jetzt mal. Ja, und wir Journalisten vergessen mal, dass wir Journalisten sind, ja, und wir vergessen alle mal, wer wir sind, und wir fragen uns einfach nur mal, wir sind Menschen, die wir uns hier gegenüber sitzen und wir kommunizieren gerade miteinander, und da findet eine Kommunikation miteinander statt, ja, und dann passieren Dinge und am Ende bleibt irgendwas übrig, auf das man sich einigt, ja, aber das passiert nicht, es wird alles zerrieben, ja, wir können gemeinsam einen Untersuchungsausschuss machen, Opposition und Koalition, und dann wird einem gesagt so, ja, nö, also ihr habt euch ja 7 Wochen lang nicht gemeldet und nee, da können wir jetzt aber auch nicht beschließen, wir sind ja noch in den Ferien, ja, also du hast Leute, die dir offen ins Gesicht lügen, sie lügen, wir wissen, dass sie lügen, sie wissen, dass sie lügen, aber sie lügen, ja, und das ist alles, das findet halt alles die ganze Zeit permanent statt. Neutralisierung. Die FDP startet ihren New Democracy-Scheiß und sagt, das ist die Revolutionierung der Online-Mitbestimmung und wir überholen die Piraten und bla bla bla bla bla. Ein Scheiß ist es. Ein Scheiß. Es ist ein Marketing-Stunt. Und dann sagt man so, ja, die Piraten, die sind ja schon Vorreiter, was die Willensbildung über das Internet angeht, aber... Ja? Und die Piraten machen das ja mit der Transparenz, aber. Und die Piraten fordern ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber. Ja? Man setzt sich einfach nicht mehr damit auseinander, was passiert, sondern wir verfallen alle in diese Mechanismen, in diese Automatismen, in diese Worthülsen, in diesen ganzen Scheiß. Und wir neutralisieren uns alle gegenseitig die ganze Zeit permanent. Und das hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, was es sein könnte, sondern wir spielen uns alle gegenseitig was vor. Und das passiert die ganze Zeit. Dabei liegt das Offensichtlichere, das liegt ja sozusagen auf der Straße. Also immer die Leute, die sagen so, ja, ahaha, im Nahen Osten, da haben sie noch Probleme, weil da gibt's ja eine Mauer und einen Gazastreifen und bla und das ist alles so ungerecht und man so, du hast nicht nur Probleme, wenn du in irgendeinem Flüchtlingslager zwischen Syrien und Libyen da irgendwo rumhängst und dich keiner mehr irgendwie nehmen will und du nicht weißt, wie du in dein Heimatland kommst, ja. Es gibt auch Probleme, wie die politische Kultur in diesem Haus ist im Arsch, ja. Es gibt Probleme wie, es laufen lauter Ungerechtigkeiten, finden statt. Beim Arbeitslosengeld 2, bei diesem Flughafen mit den Leuten, die irgendwie insolvent gehen. Es findet irgendwie Ungerechtigkeit irgendwie statt bei, weiß ich nicht, Polizisten, wo die Stellen gekürzt wird, wo am Material gekürzt wird und die dann irgendwie noch was Schichten irgendwie zu fahren haben und dann natürlich irgendwie überarbeitet sind. Es liegen, die Themen liegen auf der Straße und der absurde Umgang, es liegt auf der Straße und du musst dir doch nur mal auch wachen Auges eine, weiß ich nicht, Talkshow anschauen. Bei Anne Will, bei Maybrit Illner, wie die alle heißen. Ja? Das hat doch auch nichts mit Politik zu tun. Und die Nachrichten, das hat auch nichts mit Politik zu tun. Ja? So diese Vorstellung, irgendjemand könnte in einem 30-sekündigen Statement irgendwie irgendwas sagen, was irgendwie weiterbringt. Ja? So, und wir lassen das alles so passiv. Wir lassen es so passiv über uns ergehen. Und die Piraten sind da Teil des Problems. Wir sind Teil des Problems, weil sich irgendwelche Leute, die das jetzt auch zu Hause in diesem Podcast hören, die setzen sich halt zu Hause hin und denken so, ja, der Lauer, der ist im Parlament oder die Piraten, die sind im Parlament in 4 Landesverbänden, in 4 Landtagen und die werden das schon richten, die werden das schon machen. Dann muss ich mich nicht engagieren, das ist doch super. Da kann ich wieder, mich darüber beschweren, dass es in Deutschland keine Probleme gibt oder so. Ja, die Probleme liegen auf der Straße und wir machen nichts. Und wenn wir was machen, wird es neutralisiert. Ja? Und am Ende des Tages können wir uns einen von der Palme wedeln, dass wir uns alle so schön gegenseitig neutralisiert haben, aber niemandem ist geholfen. Der Flughafen eröffnet nicht, die kriegen ihre Läden nicht zurück und, weiß ich nicht, neue Polizisten haben wir auch nicht. So. Ja? Aber wir lassen das alles so passiv über uns ergehen. Und das ist einfach krass. Das ist einfach krass. Warum ist dir das gerade in Island aufgefallen? Weil ich eine Woche lang halt nicht getwittert habe, sondern das nur so gelesen habe. Ich habe halt eine Woche lang nicht getwittert. Und hatte halt einen Bekannten, der mich, bevor ich nach Island gebracht bin, auf diese Neutralisierungsgeschichte irgendwie gebracht hat. Und habe dann in Island halt darüber so mal nachgedacht. Und habe halt so mir angeschaut, was so auf Twitter passiert. Was so in der Welt passiert. Habe mir so Gedanken darüber gemacht. Was war so das letzte Jahr für dich? Wie hat sich das verändert? Was habe ich... Wie findest du das eigentlich alles? Ich finde es ja auch so witzig, wir sagen ja als Piraten so, ja, wir wollen alles anders machen und dann rennen wir natürlich als allererste Maßnahme in irgendwelche Talkshows. Kann ich mich an die eigene Nase fassen, ich war ja quasi der erste Pirat, der einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt worden ist bei Anneville. Ja, und da kommt man halt so ins Nachdenken, ne? Und dann war ich halt direkt nach meinem Islandurlaub als allererstes war ich bei der Welt. Wieder lecker 19. Stock. Axel Springerhaus, Journalistenclub. Mit mundgehobelten Froschfotzenleder bezogene Ledersessel. Und hatte da dieses Streitgespräch mit Jimmy Schulz über New Democracy. Mhm. Und wenn du halt so eine Woche lang aus diesem ganzen Politik-Sprech und diesem ganzen Quatsch raus bist und irgendwie eine Woche mit Whale-Watching und weiß ich nicht, rumgammeln auf der Couch verbracht hast und du dann so die geballte Dröhnung Parteipropaganda abkriegst, geht einem einfach so das Messer in der Hose auf. Und das fand ich gut, weil das ja gezeigt hat, dass ich ja trotz allem, also trotz des ganzen Abfucks noch irgendwo ein normaler, also nicht normal, aber irgendwo noch ein Mensch geblieben bin, dem dieser ganze Politikbetrieb auch dann wiederum fremd ist. Ja, und ich weiß es nicht. Man kann dieses ganze Problem tatsächlich nur dadurch lösen, dass mehr und mehr intelligente Leute aktiv werden politisch und aktiv etwas am politischen System verändern, weil sonst ändert sich nichts. Es ändert sich nichts. Ich habe das in der Zeit geschrieben, ne, hol dich gefälligst selbst ab. Mhm. Das ist auch so eine Neutralisierung. Ja, ich würde euch ja wählen, aber ihr habt kein Manifest. Ja, schön für dich. Dann schreib doch mal so. Boah, nee, guck mal. Wenn man sich nicht selbst abholt, kommt niemand, um einen abzuholen. Ich hole auch niemanden ab. Höchstens ein Date auf dem Weg ins Kino. Wer nicht handelt, wird behandelt. Ja. So, und das ist diese, das bin ich halt in Island drauf gekommen. Beziehungsweise ich bin vorher drauf gekommen und habe in Island halt mehr so drüber nachgedacht. Weil Island war ja schön, weil das dieses ganze Piratendings, das war ja alles fern. Ja, also das ganze Politikdings und das Piratendings und niemand hat einen auf der Straße irgendwie angeguckt oder angesprochen oder fotografiert oder bla. Das war gut. Fühlt man sich dann irgendwie nach einer Woche wieder wie ein normaler Mensch oder wie ein. Oder ich habe mich zumindest ein Stück weit wieder so gefühlt, wie bevor ich halt ins Abgeordnete war. Denkst du, dass sich das irgendwann einsaugt, wenn du lang genug dabei bist? Was? Diese seltsame Haltung. Also die Inszenierung, weil das ist ja letztendlich ein großes Theaterstück, was da gespielt wird, also was politischer Betrieb, journalistischer Betrieb miteinander spielen. Naja, gut, also solange ich in der Lage bin, solche Dinge zu sagen, wie ich sie hier gerade gesagt habe, bin ich nicht beruhigt, aber bin ich der Meinung, dass ich da auf einem guten Weg bin, mich nicht komplett einsaugen zu lassen und mir immer noch einen Kern zu erhalten, wo ich einfach mal einen Schritt zurücktrete und sage, ja, Moment mal, aber was ist das jetzt hier? So. Und ja, man muss sich halt aktiv damit auseinandersetzen und halt auch aktiv damit kämpfen und auch nicht mit so, weiß ich nicht, Stammtischparolen mit, ja, haha, wir sind jetzt die Piraten und wir machen jetzt alles anders und bla und pups, ja. Sondern man muss es halt einfach machen. Ja? Muss sich einfach hinsetzen und dir die Frage stellen, okay, was habe ich gemacht und war das jetzt gut und war das jetzt eher kontraproduktiv? Kann ich jetzt nicht sagen, ja, ja, klar, also, wir brauchen erstmal das und das und dann mache ich das schon alles. So, das kommt einen niemand abholen und es gibt auch kein tolles Jenseits, in dem dann alles wieder schön wird oder so. Also diese ganze christliche Ideologie ist ja auch einfach ein kompletter Scheiß. Das ist komplett versaut. Also einmal das und unsere Erziehung. Also dass du so erzogen wirst, dass du weißt, wenn du Scheiße baust, kommen immer Mama und Papa am Ende und sagen dir so, du, das hättest du mal nicht machen sollen, weil so verhalten sich erwachsene Menschen. Das ist, weißt du, wenn du im Restaurant sitzt und dann irgendwie, weiß ich nicht, das Stück Angus aus Argentinien isst und weißt, ja, da werden irgendwie 1600 Kilogramm Kohlendioxid in die Erdatmosphäre geblasen, um ein Kilo von diesem Rindfleisch nach Europa zu bringen. Also von, ich ziehe dich auf, liebe Kuh, bis ich schlachte dich, bis ich fliege dich ins Restaurant in Berlin. Mhm. So. Das wissen wir. Wir machen das weiter. Wir machen das alles weiter, weil worauf wir eigentlich warten, sind Mama und Papa, die sagen, du darfst das Fleisch aber nicht essen. Weil erstens ist es ungesund, so viel Rohfleisch, also so viel Rindfleisch zu essen. Und zweitens machen wir damit die Umwelt kaputt. Und so ist das überall. Ja, wir wissen, dass Politik scheiße ist. Aber solange nicht Mama und Papa kommen und sagen, du, jetzt engagier dich mal. Und es ist auch dein Fehler, dass du dich nicht engagierst und deswegen solche Schwachmaten das machen können, ja, so verhalten wir uns. Und wie gesagt, und da spielt diese christliche Ideologie halt auch noch wunderbar rein, weil jedes Mal, wenn du, und das ist ja auch nicht, das ist ja noch nicht mal aktiv irgendwie bei allen drin, sondern das schwingt ja implizit oft so mit. Das ist halt reingeprägt. Ja, das ist halt so reingeprägt, so in die Gesellschaft, so nach dem Motto, ja, jetzt ist gerade scheiße, aber dann wird halt irgendwann mal schön, so arm, aber sexy. Ja, ein Freund von mir sagt immer, wir werden in der Schule zu Bewerbern ausgebildet. Das passt da auch ganz gut rein. Ja. Ja. Wir lernen nicht für uns zu sorgen, sondern wir lernen uns darauf zu bewerben, dass andere für uns sorgen. Genau. Also das war der Witz, als wir hier unsere eine Pressereferentin, die geht in Elternzeit, und wir haben dann eine Stelle neu ausgeschrieben und ich habe das gelesen, ich habe die Bewerbung gelesen, ich habe mir gedacht, ja geil, das ist genauso wie so ein Prospekt vom Saturn oder vom Mediamarkt, wo so 5 Computer nebeneinander aufgelistet sind, wo dann so steht, ne, so und so viel Gigahertz, so und so viel RAM, so und so viel bla, Betriebssystem, ultraschnelle Grafikkarte, hast du nicht gesehen. Ja. Da hat keiner geschrieben, also einige schon, aber da hat kaum einer irgendwie geschrieben, ja, ich will aus den und den Gründen Mitarbeiter der Piratenfraktion werden, weil ich das Gefühl habe, ich könnte mich aus den und den Gründen da gut einbringen und außerdem finde ich das ganz interessant oder sonst irgendwas. Sondern das ist nur eine Zurschaustellung der Leistungsfähigkeit. Ja. Haben Praktikum hier gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe die Note, ich habe das. Stell mich ein. So. Und solange wir alle miteinander es nicht hinkriegen, uns ein Stück weit selbst von uns zu emanzipieren und von der Vorstellung zu emanzipieren, es käme irgendjemand, der irgendetwas an dieser Situation ändert, außer mir selbst, geht dazu weiter. Christopher, ich danke dir. Ich bedanke mich. Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.